Kropfefilm Ausgabe Nummer 215, heute Nummer 207, dafür am 15. November 2013. Mein Gast heute Abend ist Dr. Walter von Lucadou und es geht um Paraphänomene und Quantenmechanik. Ich freue mich sehr, dass dieses Interview so kurzfristig dann noch stattfinden konnte. Schönen guten Abend, Herr Lucadou. Ja, guten Abend. Wir haben ja da ein sehr, sehr weites Themengebiet uns vorgenommen. Sie beschäftigen sich schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich mit paranormalen Phänomenen. Ja. Sie sind aber auch Physiker, was ich als eine sehr interessante Kombination finde, und Psychologe. Ja. Das heißt, bestens aufgestellt, um diese rätselhaften Erlebnisse und Erscheinungen zu untersuchen. Hans Driesch war sozusagen jener Mann, der Sie auf dieses Thema so richtig gebracht hat, wenn ich das richtig verstehe. Die Parapsychologie, die Wissenschaft der okkulten Erscheinung ist da ein Buch, das Sie sehr fasziniert hat, auch dessen Lehrer Hans Bender. Können Sie da ein bisschen was erzählen, wie das so dazu kam, dass Sie in dieses Thema... Ja, also das ist also jetzt 50 Jahre her. Und zwar war ich da in der Oberschule und wir hatten im Deutschunterricht eine Geschichte gelesen, wo ein Gespenst vorkommt. Und ich war da schon damals sehr diskussionsfreudig und habe mit meinem Deutschlehrer gewissermaßen einen Streit darüber angefangen. Ich habe gesagt, das passt nicht zu der Geschichte, weil die realistisch erzählt war und es sei doch irgendwie ein Stilbruch. Und mein Deutschlehrer hat dann gesagt, ja, er wird mir mal was zu lesen geben. Und dann hat er mir damals gerade erschienenes Bändchen von Hans Bender in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich sollte das mal lesen. Und da waren halt so Geschichten drin, wie wir sie heute jeden Tag am Telefon hören, was Menschen eben so an ungewöhnlichen Dingen erleben. Ich fand es zwar interessant, aber ich habe gedacht, naja, Papier ist geduldig und die Leute haben halt zu viel Fantasie oder stellen sich irgendwas vor. Ich wollte natürlich Physik studieren, das war mein Lieblingsfach. Und aber wie es eben so ist, als Naturwissenschaftler denkt man natürlich darüber nach. Und ich habe mir dann gesagt, also wenn da nur ein Promille davon richtig ist, dann haben wir in der Physik was noch nicht richtig verstanden. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, in eine Buchhandlung zu gehen und mir ein Buch über Parapsychologie zu kaufen. Und muss man sich vorstellen, das war 1964. Da gab es also noch so gut wie gar nichts über dieses Gebiet und ich habe, weil ich ein schmales Taschengeld hatte, eben einfach das Billigste genommen, was es im Katalog gab und es war eben dieses Buch von Hans Driesch. Da muss man jetzt dazu sagen, dass Hans Driesch war ja Biologe und Philosophieprofessor in Leipzig und der gehörte zu den sogenannten Neovitalisten. Das waren also Biologen, die sich überlegt haben, ob man denn mit der Physik die biologischen Phänomene ausreichend erklären können würde. Und viele Wissenschaftler damals haben das bezweifelt. Die haben gesagt, also die lebende Zelle oder Lebewesen, da gibt es möglicherweise sowas wie eine Extrakraft oder eine Extrawechselwirkung, die für die Lebensvorgänge verantwortlich ist. Und das hat Hans Driesch nach alter Tradition Entelechie genannt. Henri Bergson hat es Elan Vital genannt. Und es gab eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die darüber nachgedacht haben. Und nun hatte Hans Driesch gewissermaßen die parapsychologischen Phänomene als einen möglichen Kandidat für diese Kraft oder für diese Wechselwirkung angesehen und hat sich deswegen mit Parapsychologie befasst und hat ein sehr kritisches, aber auch sehr eindrucksvolles Buch geschrieben, was ich dann gelesen habe. Und da habe ich dann nun festgestellt, dass Hans Driesch alle Fragen, die ich selber hatte, als ich das Buch von Hans Bender las, also ob es da Täuschungsmöglichkeiten gibt, ob das nicht einfach Fantasien ist oder ob das ja vielleicht sogar auch fabrizierte Sachen sind, das hat er so gründlich diskutiert, dass ich mir gesagt habe, also wenn so ein kluger Mann sich mit diesem Thema befasst, dann muss ich mich drum kümmern. Und deswegen habe ich dann auch in Freiburg Physik studiert, weil da eben Hans Bender saß. Und da wusste ich ja auch, da bin ich auch nach meiner Militärzeit direkt hingegangen. Und das war meine erste Tätigkeit, zu Hans Bender ins Institut zu gehen, mich da vorzustellen. Und seitdem bin ich da eben dabei. Ihr Institut oder Ihre Beratungsstelle erhält sehr viele Anrufe jeden Tag, Sie haben es schon erwähnt, ja, mit den absonderlichsten Dingen. Jetzt vielleicht zu Anfang, nicht oder sehr viele dieser Dinge haben eigentlich triviale Ursachen. Sie haben da mal in einem anderen Interview eine recht interessante Episode erzählt, wo jemand Stimmen hörte und Sie dann rausfanden, woher diese Stimmen kamen. Also das kann ich mal kurz erzählen. Also meine Aufgabe besteht ja darin, sozusagen bei ungewöhnlichen Erlebnissen, die Menschen haben, einfach mal zunächst mal festzustellen, wo gehört eigentlich dieses Phänomen, was die Leute erleben und wo ich eben mir abgewöhnt habe, immer gleich mal anzunehmen, dass die Leute sich getäuscht haben oder sich was einbilden, wo gehört das überhaupt hin? Und so hat mich eben ein junger Mann angerufen, das war ziemlich bald, nachdem die Beratungsstelle eingerichtet war, und hat gesagt, also er würde sich das nicht einbilden, er würde in seiner Wohnung immer eine leise, wispernde Stimme hören, die sei so leise, dass er nicht wirklich verstehen könnte, was da gesprochen wurde, aber es sei eben da. Freunde hätten ihm schon geraten, er soll doch zum Psychiater gehen, er hätte Wahnvorstellungen oder zumindest einen Tinnitus. Andere hatten ihm geraten, er solle ein Medium bestellen, also so ein englisches Medium, was diesen Geist, der da spricht, ins Licht schickt und ähnliches. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, was haben Sie gemacht? Und er sagte, ja, ich glaube weder, dass ich verrückt bin, noch glaube ich an Geister, aber deswegen rufe ich Sie ja an. Und dann habe ich ihn natürlich, klar, das war weit weg von Freiburg, und dann habe ich ihn gefragt, ob er mal ein bisschen mitarbeiten könnte und mir zum Beispiel sagen könnte, wo denn diese Stimme genau herkommt. Und da wurde er dann ziemlich verlegen und hat gesagt, also wenn er mir das sagt, dann würde ich ihm ja wohl kein Wort mehr glauben, aber diese Stimme käme aus seinem Teekessel. Und nun war das Paradoxe, also das Lustige, dass ich da in dem Moment sofort wusste, was das sein könnte. Ich habe ihn dann gefragt, schauen Sie mal zum Fenster raus, gibt es da in Ihrer Umgebung irgendwo einen starken Mittelwellensender? Und dann sagte er, ja, natürlich, 300 Meter weiter steht der Sendemast vom NDR, also vom Norddeutschen Rundfunk. Und dann habe ich es mit ihm ausprobiert. Ich habe gesagt, jetzt nehmen Sie mal Ihren Teekessel, stellen auf die Herdplatte und dann können Sie den NDR hören. Und das hat er dann auch ausprobiert. Und zwar auch so, was eben die meisten Leute nicht wissen, ist, dass man in der unmittelbaren Nähe eines starken Mittelwellensenders, also es geht nur bei Amplitudenmodulation, nicht bei Frequenzmodulation, da braucht man nur zwei Metallplatten aufeinanderlegen, die so eine leichte Oxidschicht haben. Also das haben ja natürlich Metall, also Aluminium-Teekessel im Allgemeinen. Und dann kann man damit Radio hören. Und das war natürlich dann ganz ein erstaunliches Resultat. Sie können sich ja leicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der tatsächlich zum Psychiater oder Psychologen gegangen wäre. Der hätte, wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass sowas ein physikalischer Effekt sein kann. Ja, der wäre wahrscheinlich unter schwere Medikamente gesetzt worden. Ja, ja, also genau, das kommt eben häufig vor, dass Leute allein aufgrund von Erzählungen, was sie erlebt haben, gleich für verrückt gehalten werden. Übrigens, diese Befürchtung haben natürlich die Leute auch selbst. Also die rufen mich häufig an, also und sagen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht bin ich ja verrückt geworden. Also meine Mitarbeiterin, die Frau Wald, hat eine Diplomarbeit gemacht, hier natürlich im Zusammenhang mit der Beratungsstelle mit dem schönen Titel »Bitte halten Sie mich nicht für verrückt«. Im Chat schreibt jemand, das soll auch mit Matratzenfedern funktionieren. Dieses, also amplitudenmodulierte Signal. Ja, ja, quasi. Also ist alles Mögliche. Also das heißt, man braucht eigentlich nur irgendwie einen Gegenstand, der eben leicht ins Schwingen gerät und der, wo ein elektrisches Feld eben zwei Platten oder zwei oder eine Feder oder sowas anzieht und wieder abstößt, und dann kann man eben in dem starken Nahfeld eines Mittelwellensenders eben Radio hören. Also, ja. Ja. Also das ist nämlich ein ziemlich starker Effekt. Also in Berlin war es mal so, da gab es sogar ein Gerichtsurteil oder Verfahren, weil nämlich da in der Nähe vom Funkturm, als so die ersten Radiosendungen losging, hatten manche Leute, waren so clever und haben da ihr Gartenhäuschen mit Strom versorgt, indem sie einfach eine Antenne aufgestellt haben und dann eine Lampe rein, und das hat ausgereicht. Und dann wurde eben gefragt, ja, müssen die jetzt Stromgebühr bezahlen und so. Oder Rundfunkgebühr extra. Rundfunkgebühr. Ich glaube, es wurde dann also nicht erlaubt. Aber das ist eine schwierige Frage. Also auf jeden Fall kann man sowas physikalisch erklären. Und wie gesagt, das war jetzt ein Beispiel für einen Fall, wo ich eine konventionelle Erklärung, so sagt man, eine konventionelle Erklärung finden konnte, aber das ist natürlich nicht immer so. Manchmal sind die Leute ein bisschen enttäuscht, aber in dem Fall war es so, der junge Mann war ganz froh und auch ganz begeistert davon. Manche, die wollen gern ein Wunder haben oder so. Aber das ist eben nur ungefähr ein Drittel aller Fälle, die man so einfach konventionell erklären kann. Also es ist allerdings so, und das muss man immer dazu sagen, wenn man das dann hinterher weiß, da sagen immer alle Leute, ach ja, das hätte ich auch gewusst, oder da hätte man ja gleich dran denken können. Ein ungelöstes Rätsel, da weiß man eben nie, ob es eine Lösung dafür gibt oder nicht. Das muss ich herausstellen. Und bei manchen Sachen, da habe ich wirklich sozusagen ein ganzes Jahr gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin und dann tatsächlich eine konventionelle Erklärung gefunden habe. Nun, Sie nennen das ja allgemein Alltagsrätsel. Also Menschen kommen zu Ihnen mit Alltagsrätseln. Manchmal lassen sich die auf triviale Ursachen zurückführen. Manchmal eben nicht. Wie oft, Sie haben es jetzt schon erwähnt, ein Drittel dieser Fälle bleibt ungeklärt, auch nach intensiver Analyse und Untersuchung? Ja, eben vorläufig halt. Ich meine, es ist eben immer so, also ich möchte schon nochmal ein Beispiel schildern, wie das sein kann. Das war ein bisschen komplizierter Fall, wo mir jemand ein Foto geschickt hat, wo also er gesagt hat, er habe diese Fotos gewissermaßen ja auf dem Friedhof gemacht. Da würde er eben immer an Allerheiligen hingehen und das Familiengrab fotografieren, insbesondere das Grab seiner Frau. Und als er dann diese Fotos hat er gar nicht gleich entwickeln lassen, sondern die lagen also da eine Weile in seiner Schublade rum, und irgendwann hat er sie dann halt zum Entwickeln gegeben. Und als er dann die Abzüge bekam, war auf diesem Film, den er kurz vorher erst gekauft hatte, ein Foto, ein kleines Foto von seiner Frau drauf. Also so wie ein Passbild. Und er war total ratlos. Er hat es auch anderen Leuten gezeigt und alle haben gesagt, ja, wie kommt das auf diesen Film drauf? Und der Film, der war eindeutig gekauft, nachdem die Frau längst gestorben war. Und er hat mir alles Material zugeschickt. Und ich habe da immer drüber nachgedacht. Ich habe mir das angeschaut und ich habe es auch anderen Leuten gezeigt. Die hatte mir ja noch Bilder von seiner Frau mitgeschickt und gesagt, ja, das ist die. Und dann bin ich so vorgegangen. Ich habe dann einen Doppelblindversuch gemacht, indem ich also verschiedene Fotos genommen habe und die dann habe zuordnen lassen. Und dann stellte ich fest, das war das erste Ergebnis, das kann man dann schon so machen, das ist so gewissermaßen ein Wahrnehmungstest, dass diese Bilder, dieses Bild, was da auf diesem Foto drauf war, seiner Frau tatsächlich sehr ähnlich war, aber dass es nicht identisch war mit der Frau. Und dann habe ich eine Kleinigkeit entdeckt, die ich wirklich nur mit der Lupe sehen konnte, denn da war so ein rotes Zeichen auf diesem Bild mit drauf und ich habe dann immer überlegt, irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Und ich kam dann schließlich dahinter, dass dieses Zeichen so eine Ziffernanzeige auf alten Fernsehgeräten war. Da gab es so Kanalanzeigen, das war so im Strichcode so. Und dann habe ich angenommen, aha, vielleicht hat er beim Einlegen des Filmes irgendwie zufälligerweise einen Fernseher fotografiert. Und das konnte ich ja dann überprüfen, indem ich dann das Foto so weit vergrößert hat, dass man tatsächlich dann die Zeilenstruktur gesehen hat. hat. Und damit war bewiesen, dass er zufälligerweise, bevor, also als er den Film eingelegt hat, da macht man so ein paar Leerschüsse und da hat er eben die Kamera zufälligerweise auf den Fernseher gehalten und da kam gerade ein Bild von einer weiblichen Person, die tatsächlich seiner Frau ziemlich ähnlich sah. Also das war dann das Rätsel gelöst, aber nur dadurch, dass ich eben da wirklich sehr genau hingeschaut habe und eben nicht locker gelassen habe. Ja, und sehr oft passiert das eben nicht. Und ich meine, in dem Fall, den Sie jetzt geschildert haben, das ist schon ein unglaublicher Zufall. Und man könnte jetzt natürlich auch wieder spekulieren darüber, war das jetzt wirklich Zufall, gibt es Zufall? Aber gut, das ist wieder ganz anders. Ja gut, das ist eine philosophische Frage. Ja, ja. Also natürlich könnte man sagen, das war irgendwie ein synchronistisches Ereignis, weil es an seine Frau erinnert hat und so weiter. Aber ich meine, das muss man jetzt nicht unbedingt an den Haaren herbeiziehen, denn der hat ja da auch nur einfach gesagt, wie kommt das Bild da drauf, ja? Und wir sind im Fernsehen abfotografiert, das ist ja auch nicht sehr scharf und da kann es natürlich relativ leicht eine Übereinstimmung geben mit einer Person. Auf jeden Fall. Wie kann man denn über paranormale Phänomene, über die wir heute vor allem sprechen wollen, sogenannte paranormale Phänomene, wie kann man die überhaupt ein- bzw. abgrenzen? Wo ist da für Sie der Übergang quasi? Ja, also das ist natürlich schwer. Es gibt eigentlich nur so was wie eine negative Definition, indem man sagt, also es gibt so die klassischen Begriffe Parapsychologie. Das war aber immerhin schon ein Fortschritt, nämlich 1882 wurde ja die Society for Psychical Research in England gegründet und da gab es eben eine Fraktion von Wissenschaftlern, die sich um alles ungewöhnlich gekümmert hat und die haben gesagt, es sieht so aus, als gäbe es sowas wie Telepathie, Hellsehen und Psychokinese oder Telekinese, wie man damals gesagt hat. Das hatten die aus vielen solchen Berichten gewissermaßen als Hypothese formuliert. Und die haben das dann versucht zu definieren. Und da gab es dann die ersten Definitionsversuche und da hat man gesagt, Telepathie ist sowas wie, wenn eine Person irgendwie mitbekommt, was eine andere Person gerade fühlt oder denkt. Also fernfühlen heißt ja Telepathie, ohne dass die normalen sensorischen Mittel dazu möglich sind. Also Hellsehen ist dann sowas wie ein Wahrnehmen eines Sachverhalts, der auch sensorisch gewissermaßen verdeckt ist, den ich also nicht mit den normalen Sinnen erfahren kann. Da gibt es auch viele Beispiele dafür, dass Menschen Situationen wiedergeben, wie zum Beispiel berühmtes Beispiel, wie Swedenborg den Brand von in Stockholm schildert. Da hat ja Immanuel Kant darüber berichtet. Und Psychokinese, das wäre halt dann sowas wie Spuk, ja. Und das sind das erste Mal wissenschaftliche Konstrukte, wo man denkt, die kann man ja überprüfen. Während früher hat man das halt als das Werk von Engeln, Dämonen, Teufeln oder sowas angesehen. Das kann man nicht wirklich überprüfen. Und auch die spiritistische Hypothese, dass das die Seelen von Verstorbenen sind, ist schwer zu überprüfen, beziehungsweise man kann sie nicht falsifizieren. Das ist das Hauptproblem. Ich kann nämlich niemals zeigen, dass es kein Geist war. Denn wenn das Ergebnis falsch rauskommt oder nichts rauskommt, kann man immer sagen, ja, der Geist hat halt jetzt nicht mitgespielt. Und aus dem Grund waren diese Begriffe, die ich da gerade genannt habe, die paranormalen Phänomene im engeren Sinne. Wenn man sich jetzt das genau anschaut, dann sieht man sofort, dass man die aber nur negativ definieren kann. Man kann nur sagen, es ist also keine normale Sinnesübertragung, es ist irgendwas anderes. Und das ist ein großer Nachteil. Und deswegen ist man dann dazu übergegangen, diese Begriffe, diese Konstrukte, also außersinnliche Wahrnehmung, Hellsehen, Telepathie, Präkognition habe ich noch vergessen zu erwähnen, also ein Hellsehen in die Zukunft und Psychokinese gewissermaßen durch experimentelle Anordnungen zu beschreiben und sowas nennt man operationale Definition. Und dann hat man einfach gesagt, ja, Hellsehen ist, wenn zwei Versuchspersonen die eine schaut sich irgendwelche Symbole auf Karten an, die gut gemischt sind, und die andere Versuchsperson wird sensorisch gut abgeschirmt, in einem anderen Haus vielleicht oder weit weg, und die soll das jetzt raten. Oder zum Beispiel das Remote Viewing, dass ich irgendwo jemand in die Landschaft schicke und jemand, der dann zu Hause ist, der muss beschreiben, was derjenige sieht. Und dann kann man hinterher auswerten und gucken, ob die Übereinstimmung, ob die jetzt nur dem Zufall entspricht oder eben häufiger übereinstimmt. Und da hat man ja dann Tests entwickelt. Die Parapsychologie hat 100 Jahre lang nichts anderes getan, als solche einfachen Tests zu entwickeln, um diese Konstrukte zu überprüfen. Bei Psychokinese ist natürlich am einfachsten, deswegen ist das auch mein Lieblingsthema, weil man das eben so gut überprüfen kann. Da braucht man eben nur einen physikalischen Prozess und jemanden, der diesen physikalischen Prozess beeinflusst. Und wenn ihm das gelingt, dann wäre Psychokinese nachgewiesen. Also zum Beispiel hat der amerikanische Parapsychologie-Pionier G.B. Ryan ganz normale Spielwürfel verwendet und hat eben so Würfelmaschinen gebaut. Ich meine, die darf man natürlich nicht den Leuten in die Hand drücken, damit sie keine Tricks oder durch Übung irgendwas machen können. Und dann hat er eben die Aufgabe gestellt, werfen Sie meinetwegen möglichst häufig die Eins. Und es wurde natürlich durchmutiert, also permutiert, mal die Eins, mal die Fünf, mal die Sechs, damit irgendwelche Abweichungen vom Würfel nicht als Artefakt auftreten. Und da hatten wir dann sozusagen in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hat G.B. Ryan ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel The Reach of the Mind, die Reichweite des menschlichen Geistes, und hat da eben schon gemeint, schon damals, er habe wirklich nachgewiesen, dass es sowas wie Telepathie, Hellsehen und Psychokinese gibt. Ja, aber auch in Princeton in den 70ern und 80ern, glaube ich, gab es da ja eine Reihe von Versuchen. Ja, jetzt muss man natürlich einen großen Zeitsprung machen, also von 1947, wo dieses Buch erschien, war natürlich G.B. Ryan schon davon überzeugt, dass er nachgewiesen habe, dass es diese paranormalen Effekte gibt. Aber dann ist es eben so, und das ist auch ganz wichtig, wenn in der Wissenschaft jemand was Ungewöhnliches behauptet, und ich meine, Telepathie ist wirklich deswegen ungewöhnlich, weil man keine Erklärung dafür hat. Bei Psychokinese ist ebenfalls und bei Präkognition erst recht, dann gibt es natürlich erstmal tüchtigen Gegenwind, und die Kritiker, die nehmen dann diese Experimente wirklich unter die Lupe, und da wird jedes Detail überprüft. Also die meisten selbsternannten Skeptiker, die vor allem so in den Massenmedien immer behaupten, Nachweis von parapsychologischen Effekten gäbe es nicht und diese Experimente seien nicht reproduzierbar, und was man da immer zu hören kriegt, das haben die Fachleute alles längst diskutiert und überprüft, und diese Experimente, die G.B. Ryan gemacht hat, waren natürlich nicht ausreichend von methodischem Gesichtspunkt, weil also Randomisierung ist da ganz, ganz wichtig, und normale Spielwürfel sind nicht gut genug und handgemischte Karten sind auch nicht gut genug, und deswegen hat man praktisch bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, also wirklich 40 Jahre lang, nichts anderes gemacht, als diese Experimente diskutiert und verbessert, die statistischen Methoden diskutiert und verbessert. Und die ersten Experimente, wo auch die Kritiker gesagt haben, also wenn das alles so gemacht wurde, wie es da in der Publikation steht, dann können wir hier keinen einfachen Fehler mehr finden. Das waren eben diese Experimente, die an der Princeton University in dem Team von Bob Jahn durchgeführt wurden. Und die haben dann doch auch einen ziemlichen Aufruhr unter Wissenschaftlern verursacht. Ich meine, es gibt natürlich immer Leute, die sowieso einfach alles besser wissen. Aber da hat man dann begonnen zu sagen, okay, das kann ein echtes Problem werden. Und das Erste, was dann immer kommt als Argument, dass man sagt, ja, man braucht natürlich mehr davon. Also es reicht nicht aus, dass da einige gut gemachten Experimente publiziert werden, sondern das müssen wirklich viele und an verschiedenen Universitäten oder an verschiedenen Forschungseinrichtungen sein. Und das war also 1982 die erste Publikation, und 1989, also 7 Jahre später, hat man dann die erste Meta-Analyse vorgelegt. Das war nicht die allererste Meta-Analyse, aber die erste von diesen besseren Experimente. Und da kam dann eben raus, das war eine Analyse von Dean Radin und Roger Nelson, dass in der Tat unterm Strich da eine echte Anomalie existiert. Und es geht jetzt da in erster Linie um Psychokinese, dass man sagen konnte, also hier ist etwas, was wir mit der heutigen Physik noch nicht verstehen und was man nicht einfach wieder unter den Tisch, unter den Teppich kehren kann. Und interessanterweise war es dann so, dass dann, also die Skeptikerorganisation sozusagen einfach über mehrere Jahre diese Meta-Analyse einfach ignoriert haben und so getan haben, als wäre die gar nicht publiziert worden. Das war dann 1-0 für die Parapsychologie. Und dabei hat man vor allem Zufallsgeneratoren untersucht. Ja, also ein heutiges Psychokinese-Experiment, und ich habe wirklich, also wirklich kann ich sagen, Tausende von solchen Experimenten durchgeführt, besteht darin, dass man einen Zufallsgenerator hat, und zwar keinen gerechneten, sondern einen echten quantenmechanischen Zufallsgenerator, den man auch ausführlich testen muss. Und der wird dann mit einem Display verbunden. Das kann alles Mögliche sein, was halt psychologisch interessant ist. Man kann sich zum Beispiel einfach vorstellen, dass eine rote und eine grüne Lampe abwechselnd, also zufällig aufleuchtet, und der Proband, die Versuchsperson, kriegt dann den Auftrag, sich zu wünschen, dass die grüne Lampe häufiger aufleuchtet und solche Sachen. Also da kann man natürlich, muss man das so machen, dass natürlich die Versuchsperson das interessant findet. Und dann kann man eben hinterher relativ leicht mit statistischen Tests nachprüfen, ob die Abweichung, die der Betreffende dann erzielt, statistisch signifikant ist. Und solche Experimente wurden wirklich zu Tausenden gemacht. Also diese immer wieder gehörte Aussage, es gäbe keine Experimente und die seien nicht reproduzierbar oder nichts wert oder schlecht gemacht, das ist einfach schlicht und einfach unwahr, ja. Aber jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Es stellte sich aber heraus, dass diese Ergebnisse zwar reproduziert werden konnten, das sieht man auch bei der Meta-Analyse, also unterm Strich ist da wirklich was rausgekommen, aber dass sie nicht so stabil waren wie andere Ergebnisse, die man in der Wissenschaft hat. Also unterm Strich sind da, ich sage es mal technisch, ein Effekt von 15 Standardabweichungen rausgekommen. Also der Nachweis des Higgs-Teilchen, das waren 5 Standardabweichungen, also sozusagen die normale Zufallsschwankung, sozusagen die Effektgröße geteilt durch die normale Zufallsschwankung, dann hat man also so einen Effekt, der 5-mal so weit weg vom Erwartungswert ist, wie man das eigentlich erwarten würde. Dann spricht man von 5 Standardabweichungen, aber da waren es 15, und da kann man die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, und die ist so exorbitant klein, dass man sagen kann, das kann eigentlich gar nicht sein. Und dann begann natürlich eine Riesendiskussion darüber, dass man gesagt hat, ja, vielleicht ist es ja so, dass einige Forscher hingegangen sind und erfolglose Experimente im Papierkorb haben verschwinden lassen und nur die erfolgreichen Experimente publiziert haben. Man nennt sowas einen Selektionsfehler. Und der kommt natürlich in der Wissenschaft vor. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, sowas gibt's nicht. Aber in der Parapsychologie hat man im Gegensatz zu anderen Wissenschaften schon relativ früh daran gedacht, und deswegen war es, sagen wir mal, seit ungefähr der 70er Jahre üblich, dass man Experimente, die man gemacht hat, vorher angemeldet hat, und das, sodass man sie dann auf jeden Fall hinterher publiziert hat. Und diese Meinung, dass auch da große Selektionsfehler vorliegen, das ist für die Parapsychologie nicht richtig. Aber in anderen Fächern spielt es wirklich eine Rolle. Zumal man dazu wissen muss, dass natürlich die meisten Experimente von Studenten gemacht werden, die eine Diplomarbeit oder irgendwie eine Masterarbeit machen, und die wollen natürlich werfen ja nicht ihre Daten weg. Die sind froh, wenn sie es hinter sich gebracht haben. Also das heißt, auch da gelten diese üblichen Behauptungen, da würden eben immer nur die günstigen Sachen publiziert und die anderen verschwinden im Papierkorb, und es sei also deswegen ein Selektionsfehler, ein Artefakt, das stimmt alles nicht. aber es wird trotzdem behauptet, es gäbe keine vernünftigen Experimente. Also das finde ich immer ganz erstaunlich. Nun kann man natürlich immer sagen, die Experimente, die man nicht selbst gemacht hat, da kann man ja immer irgendwie dran rummeckern. Also ich habe jetzt so viele Experimente durchgeführt und ich weiß wirklich, was ich selbst gemacht habe. Die Kritiker, die haben alle meine Arbeiten ja vorliegen, es ist ja alles publiziert. Interessanterweise haben die noch nie sagen können, wo bei mir ein Fehler gewesen ist. Haben Sie jetzt, also ich entnehme dem jetzt, dass Sie bereits, also dass Sie persönlich Fälle von Telekinese oder Experimente zum Thema Telekinese oder zu diesem Phänomen durchgeführt haben und bestätigen konnten. Sie persönlich. Das heißt, Sie und zwar also nicht ein paar, sondern ich habe, also an der Universität Freiburg habe ich in den 80er Jahren eine Studie gemacht. Da, das waren also ungefähr 400 Versuchsteilnehmer, also 400 Versuchspersonen haben da mitgemacht. Dann habe ich dieses Experiment an der Universität Utrecht ebenfalls mit etwa 300 Versuchspersonen durchgeführt. Dann habe ich anschließend nochmal ein Experiment mit fast 1000 Personen durchgeführt, hier, also hier in Freiburg. Und immer habe ich wieder die gleichen Ergebnisse gekriegt. Also ich muss aber gleich was zu diesen Ergebnissen sagen. Und jetzt sind wir gerade dabei, also nochmal dieses letzte Experiment zu wiederholen. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, was da rauskommt, aber wenn dann wieder herauskommt, dass es da Effekte gibt, dann muss man halt irgendwann mal in der Wissenschaft auch akzeptieren, dass es sowas gibt. Also und da kann man nicht immer noch so tun, als wären wir noch zur Zeit von G.B. Ryan oder noch davor. Also, aber wissen Sie, das ist in anderen Wissenschaftlern, in anderen Wissenschaftsbereichen so, da wird dann halt nach einer gewissen Zeit akzeptiert, dass es was Neues gibt. Aber in der Parapsychologie ist es halt so, da haben also hauptsächlich Leute das Sagen offensichtlich, die am meisten schreien. Und die sagen dann einfach, es gibt's nicht. Also ich finde das immer ganz drollig, ja. Absolut. Das beobachte ich übrigens auch bei Social Media Plattformen, die über solche Dinge sprechen. Die am lautesten durch die Gegend plärren, auch wenn es völliger Blödsinn ist, die haben da immer das Sagen. Ja, so. Und die leisen halt Stimmen der Vernunft oder die dann sagen, ja, Moment. Ja, aber in einer gewissen Weise kann man das auch verstehen. Und zwar ist es ja so. Also, schauen Sie, denn ich meine, wir haben ja noch nicht richtig verstanden, was hinter Psychokinese steckt oder hinter Telepathie und so weiter. Und deswegen ist es natürlich für ein Außenstehen immer erstmal plausibel, wenn die Betreffenden dann sagen, ja, also da zum Beispiel ein Argument wird, also kriege ich immer zu hören, ja, da habe doch der amerikanische Zauberkünstler James Randi einen Preis ausgesetzt von 1 Million, wer eben unter seinen Bedingungen ein erfolgreiches Psychokinese-Experiment oder Telepathie-Experiment macht, der kriegt die Million. Also erstens kenne ich viele Leute, die bei diesen Tests von Herrn Randi mitgemacht haben und tatsächlich positive Ergebnisse bekommen haben. Aber Randy hat natürlich die Bedingungen so hoch geschraubt, dass man weiß, dass diese Effekte nicht so stark sind, dass sie also schwach sind. Und das kann ich natürlich immer behaupten, das hat niemand erfüllt. Also verstehen Sie, wenn Sie 80% Trefferwahrscheinlichkeit verlangen, dass von 100 Treffern 80 richtig sind, dann werden Sie das nie bekommen. Und wenn der Herr Randi das dann fordert, kann er hinterher locker sagen, ja, Telepathie gibt's nicht. Aber das ist ungefähr so, wie wenn ich eben irgendwie sag, ja, wenn die elektromagnetische Kraft, wenn ich einen Luftballon elektrisch auflade, nicht irgendwie einen Panzerschrank herzieht, dann gibt's die nicht. So ungefähr wäre das. Und das ist natürlich ein unfaires Verfahren. Außerdem muss ich sagen, also in einigen Fällen habe ich das überprüfen können, dass James Randi sogar in einigen Fällen, wo die Leute eigentlich ihren Preis hätten abholen müssen, dann plötzlich die Spielregeln geändert hat und hinterher gesagt hat, ja, das gilt jetzt nicht. Und dann hat er die Leute so eingeschüchtert und dass sie dann natürlich nichts mehr machen konnten. Also das ist einfach kein faires Verfahren und das ist aber das, was in der Öffentlichkeit dann immer behauptet wird. Ja, der James Randi, der hat ja gezeigt, dass es das alles nicht gibt. Diese Versuche, die Sie persönlich zum Thema Telekinese durchgeführt haben, können Sie da den Versuchsaufbau kurz beschreiben? Ja, Also ich will jetzt mal zum Beispiel das erste Experiment, weil das relativ leicht und überschaubar ist, schildern, was ich hier an der Universität Freiburg durchgeführt habe. Die Idee ist eigentlich ganz einfach. Ich habe eine kleine radioaktive Quelle genommen, eine Strontium-90-Quelle, und ich habe um diese Strontium-90-Quelle 5 Geiger-Müller-Zählrohre angebracht. So, und jetzt kommen da natürlich Beta-Teilchen raus, das sind also schnelle geladene Elektronen, und die werden dann in diesen Geiger-Müller-Zählrohren nachgewiesen, und die produzieren echten Zufall. Und diesen Zufall habe ich nun auf einem Display angezeigt. Das Display sah aus wie das war so ein kleines Kästchen mit 16 Lämpchen dran, und die waren so geschaltet wie so eine Thermometersäule. Das fing in der Mitte an, und wenn der Zufall eine 1 gemacht hat, dann ging die nächste Lampe an, und wenn es eine 0 war, dann ging die oberste Lampe aus. Also es sah aus wie so ein Thermometer, der hin und her schwankte. Und die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, sich das anzuschauen und sich zu wünschen, dass diese Thermometer möglichst weit nach oben steigt. Also ganz einfach, ja. Und das wurden natürlich entsprechende Kontrollruns gemacht und so weiter. Und jetzt kommt natürlich der entscheidende Punkt. Vor dem Experiment mussten die Leute ziemlich viele Fragebögen, psychologische Fragebögen ausfüllen, die was über ihre Motivation, über ihre Persönlichkeitseigenschaften und über ihre momentane Stimmung verraten haben. Und hinterher habe ich dann Folgendes gemacht. Ich habe, wie gesagt, für 300 Versuchspersonen dann geschaut, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen psychologischen Variablen, also wie zum Beispiel Ängstlichkeit oder nehmen wir mal Extroversion, und dem Ergebnis bei dem einzelnen Experiment. Ist natürlich ganz klar, dass viele Leute waren mal erfolgreich, andere waren nicht erfolgreich, aber mich hat interessiert, gibt es einen Zusammenhang? Denn wenn ich Psychokinese nachweisen will, dann muss ich natürlich zeigen, dass es hier einen Zusammenhang zwischen Psychologie und Physik gibt. Sonst könnte ich immer sagen, naja, das war jetzt irgendwie ein komischer physikalischer Effekt, aber ich konnte eben nachweisen, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Und zwar einen, den man auch ganz gut beschreiben kann, nämlich die Menschen, die auch sonst so eigentlich erfolgreich sind, also etwas also wenig ängstliche, wenig neurotische und gesellige Menschen waren und vor allem extrovertierte Menschen, waren viel besser bei diesem Experiment als Leute, die gegenteilige Charakteristik gezeigt haben. Und daraus konnte man nun sehen, dass in der Tat hier ein Effekt vorliegt, wo psychologische Bedingungen sich in der Physik wiederfinden. Und sowas nennt man eine Korrelation, also einen Zusammenhang. So, das war das Erste, was ich gefunden habe. Und der Effekt war statistisch sehr hoch, also ziemlich signifikant, so insgesamt kann man sagen, ungefähr 6 Standardabweichungen. So, und jetzt hat mich natürlich die Frage interessiert, ja, kann man denn jetzt sehen, wo dieser Effekt sozusagen in die Physik reinschlupft? Wird denn jetzt hier zum Beispiel die radioaktive Quelle beeinflusst, oder wird irgendwie, werden diese Geiger-Müller-Zählrohre beeinflusst? Danach habe ich natürlich geguckt, ich wollte sozusagen schauen, wo diese Kraft einsetzt. Und jetzt kommt ein ganz erstaunliches Resultat. Es stellte sich heraus, dass man keine Kraft finden konnte. Also das heißt, dieser Zufallsgenerator hat sich eigentlich so verhalten, wie ein Zufallsgenerator sich normalerweise verhält, insgesamt, wenn ich alles zusammennehme. Aber bestimmte Leute haben eben ein positives Ergebnis bekommen, die eben die entsprechenden psychologischen Konditionen aufgewiesen haben. Das heißt, wir haben hier eine Korrelation, aber wir haben keinen kausalen Einfluss. Kausal hieße ja, dass es da so eine Kraft gibt, die da jetzt in die Physik eingreift, und die konnte man nicht finden. Und das war nun eine wirklich komplett neue Entdeckung. Denn bisher hat man das sich immer so vorgestellt, dass von den Menschen, die dann bei dem Experiment was machen, so eine Art rätselhafte Kraft, die man nicht kennt, ausgeht und dann die Physik verändert. was ich festgestellt habe, da gibt es keine Kraft. Da ist nur ein Zusammenhang zwischen der psychologischen Beschreibung der Versuchsperson und dem physikalischen Prozess. So, und weil ich Physiker bin und nicht nur Psychologe, ist mir da sofort eingefallen, dass wir ja in der Physik solche Korrelationen, die nicht kausal sind, ja bereits längst kennen. Und die nennt man eben in der Physik Verschränkungskorrelationen. Und das habe ich dann genauer untersucht und konnte wirklich nachweisen in den weiteren Experimenten, dass hier in der Tat kein kausales Signal, sondern eine Verschränkungskorrelation zu beobachten ist. Und das kann man jetzt wirklich richtig nachtesten. Und zwar sogar in der Meta-Analyse. Und zwar ist es so, wenn das wirklich eine Verschränkungskorrelation ist, also wenn Psychokinese oder Telepathie nicht so ein Signal ist oder ein kausaler Einfluss, sondern eine Verschränkung, dann folgt daraus, dass wenn ich diese Experimente immer auf die gleiche Art und Weise wiederhole, so dass ich ein Signal erzeugen könnte, also so eine Art Kodierung vornehmen könnte, dann kann man ausrechnen, dass dann der Effekt von der Länge des Experiments, von der Anzahl der Versuche abhängt. Und ich habe dann 1982 auf einer Tagung vorausgesagt, das hat damals noch niemand untersucht gehabt, dass man, wenn man diese Daten der Meta-Analyse nimmt und mal aufträgt, wie groß die Abweichung ist in Abhängigkeit von der Länge des Experiments, dass da ein einfacher Zusammenhang rauskommt, nämlich, dass die Abweichung vom Erwartungswert, also die Trefferrate gewissermaßen, abnimmt mit der Wurzel aus der Anzahl der Trials, also 1 durch Wurzel n, wenn n die Anzahl der Versuche ist. Und das kam exakt raus. Und deswegen bin ich jetzt heute wirklich der Meinung, dass wir hier mit einem interessanten Phänomen zu tun haben, aber dass Psychokinese nicht das ist, was wir früher immer dachten, nämlich eine Extrakraft, also auch das, was Hans Driesch suchte, keine Entelechie, sondern was anderes. Und das ist sehr interessant, dass es sowas in der Psychologie geben sollte, nämlich eine Verschränkung. Dass man die Verschränkung in der Physik kennt, ja, das weiß man heute. Also das ist so gut wie nachgewiesen. Aber dass sie in der Psychologie auftreten soll oder zwischen Physik und Psychologie, das ist wirklich eine neue Erkenntnis. Aber sprechen eben alle Daten dafür. Und deswegen denke ich, haben wir wirklich was gelernt. Jetzt nochmal, Ihr Experiment war quasi, Sie haben also diesen Zufallsgenerator laufen lassen, die Leute haben versucht, ihn zu beeinflussen. Ja. Sie haben die Nullen und Einsen aufaddiert. Im Prinzip, wenn signifikant mehr Nullen als Einsen, beziehungsweise umgekehrt mehr Einsen als Nullen gekommen sind, also der perfekte Zufall verlassen wurde, ja, dann hat quasi Ihr Instrument, so wie Sie es beschrieben haben, ausgeschlagen, beziehungsweise ist dann halt in eine Richtung gewandert. Also das konnte man dann auf dem Display sehen. Ja. Und das hing aber immer mit bestimmten psychologischen Größen zusammen von den Versuchspersonen, die da mitgemacht haben. Okay, und habe ich das jetzt richtig verstanden? Je mehr Versuche Sie gemacht haben, desto... können Sie das noch einmal erklären? Also das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir eben sozusagen von bis zu diesen Experimenten, die ich da durchgeführt habe, hat man immer geglaubt, naja, das ist so ein Effekt, der sich so akkumulieren lässt, statistisch akkumulieren lässt. Je länger die Experimente machen, umso mehr kriegt man und umso zuverlässiger wird es. Das wäre der Fall, wenn man ein schwaches Signal hat, was man statistisch sozusagen akkumulieren kann, indem man das Experiment immer länger macht. Und dann geht man in der Statistik davon aus, dass die statistischen Abweichungen nach oben und nach unten sich sozusagen auf Dauer herausmitteln und dann bleibt das eigentliche Signal übrig. Das ist die übliche Art und Weise, warum man überhaupt Statistik verwendet. Und was aber da herauskam, war, dass sich dieser Effekt durch die Länge des Experiments nicht akkumulieren lässt. Also es nützt einem eigentlich gar nichts, wenn man die Experimente endlos lang macht, sondern es kommt dann nur raus, dass der Effekt immer kleiner wird, eben abnimmt mit 1 zu Wurzel n. Und das spricht dafür, dass dahinter kein Signal steckt. Diesen Zusammenhang kann man aber aus einem Modell, was annimmt, dass es überhaupt kein Signal ist, sondern nur eine Verschränkungskorrelation, direkt ableiten. Und da stellt sich eben heraus, dass die Ergebnisse der Experimente, also auch nicht nur meine eigenen Experimente, sondern auch der Experimente von Princeton und alles, was bisher gemacht wurde, in diesen Meta-Analysen sind ja alle Experimente drin, dass die genau dieser Formel entsprechen. Und das finde ich unglaublich. Diese Übereinstimmung ist wirklich fantastisch. Ich kenne kein Experiment in der Psychologie, wo die eine theoretische Voraussage, zwar wohlgemerkt eine Voraussage, so genau mit den Daten übereingestimmt hat. Und deswegen bin ich da ganz guter Dinge, dass wir da wirklich jetzt wissen, was hinter Psychokinese und Telepathie steckt. Also nochmal, je länger dieses Experiment gedauert hat, desto weniger konnte der Proband diesen Zufallsgenerator beeinflussen. Habe ich das richtig verstanden? So kann man das nicht sagen. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich will es Ihnen nochmal ein Beispiel geben. Als die Princeton-Experimente sozusagen, als die erste Meta-Analyse gemacht wurde, das sah so aus, als würden die Princeton-Experimente darauf hindeuten, dass es einen sehr kleinen, aber doch robusten Effekt gibt, dass es, wenn man ganz lange, die haben ja Tausende von Trials, also von Einzelexperimente gemacht, das ist ja eine riesige Datenmenge, und da blieb sozusagen am Schluss eine Abweichung übrig vom Erwartungswert, die war nicht sehr groß, aber statistisch sehr, sehr signifikant, weil eben so eine große Datenmenge war. Das ist die übliche Art und Weise, die man in der Statistik verwendet. So, und dann haben die gedacht, naja, jetzt haben wir hier so ein stabiles Experiment, und jetzt wird das gleiche Experiment nochmal wiederholt, und es wurde hier in Freiburg und in Gießen wiederholt mit der gleichen Datenmenge. Und bevor dieses Experiment ausgewertet wurde, haben mich die Experimentatoren sozusagen einbestellt zu einer Diskussion und haben mich gefragt, was sagst du denn, was jetzt bei diesem Experiment rauskommt, was also noch nicht ausgewertet war. Und auch hier habe ich eine Voraussage gemacht. Ich habe gesagt, aufgrund von dem Modell ist es nun so, da hier, weil diese statistische Sicherheit so groß ist, könnte man jetzt sozusagen mit dieser Kenntnis, dass hier eine Abweichung zu erwarten ist, voraussagen, dass bei dem neuen Experiment wieder so eine Abweichung auftritt. Das ist aber bei Verschränkungskorrelationen verboten. Da gibt es ein Axiom, was das ausschließt. Das nennt sich NT-Axiom. Das sagt, man kann mit Verschränkungskorrelationen keine Signale kodieren oder übertragen. Und das habe ich darauf angewendet und habe ich gesagt, also ihr werdet sehen, bei dem Experiment kommt nichts mehr raus. Aber das heißt nicht, dass da gar nichts rauskommt, sondern der Effekt, der zeigt sich in einem anderen statistischen Bereich und der verändert die Varianz. Die Varianz ist sozusagen die Schwankungen, die der Zufall machen darf. Und genau das kam raus bei der Auswertung. Und ich fand es nur ein bisschen schade, dass das dann später in der wissenschaftlichen Publikation nicht erwähnt wurde, dass es bereits eine Voraussage gab über das Ergebnis dieses Experiments. Wenn Psychokinese ein Signal wäre, würde man dieses Resultat nicht erwarten. Und das ist was, also das ist ziemlich tricky. Also das zu verstehen, da muss man sich wirklich sehr intensiv damit befassen. Aber ich will es mal so einfach ausdrücken, dass es auch der Laie versteht. Psychokinese ist nicht das, was man bisher geglaubt hat. Es ist nicht eine rätselhafte Kraft, die vom Menschen ausgeht und die Physik verändert, sondern es ist was ganz anderes. Der Mensch geht mit seiner Umgebung, wenn er so ein Experiment macht, sowas wie eine Verschränkung ein. Wir nennen das organisierte Geschlossenheit nach Francesco Varela, das ist ein Biologe, ein theoretischer Biologe. Der wird sozusagen eins mit dem Zufallsgenerator oder so organisch verbunden, und während dieser Zeit produziert er in diesem Zufallsprozess Fluktuationen, die mit Vorgängen in unserer Psyche zusammenhängen, und das nennt man eben Verschränkungskorrelation. Die kann man wirklich messen, aber die hat eben die Eigenschaft, dass sie dass sie eben verschwindet, wenn ich das Experiment zu lang mache. Und genau das wurde halt beobachtet, so dass man sagen kann, wir wissen jetzt eigentlich, was das sein könnte. Ich kriege natürlich von den Gegnern immer vorgeworfen, ja, das sei nicht zulässig, dass man hier einen Begriff aus der Physik verwendet für die Parapsychologie oder für die Psychologie. Ja, also erstens mal hat es die Psychologie immer gemacht und zweitens tue ich das gar nicht. Nämlich man kann zeigen, und das ist eine weitere neue Erkenntnis, 2002 erschien in Foundation of Physics, das ist ein Fachblatt für theoretische Physik, eine ganz wichtige Arbeit von drei Autoren, Harald Admansbacher, Hartmann Römer und Harald Warlach. Und in diesem Paper mit dem Titel Verallgemeinerte Quantentheorie oder Weak Quantum Theory, wie sie das genannt haben, kann man zeigen, dass alle möglichen Systeme, also nicht nur physikalische Systeme, eben solche Verschränkungen aufweisen können, und zwar aufgrund einer Eigenschaft des Systems, die man als Komplementarität bezeichnet. Und das kann man ganz allgemein zeigen, das hat gar nichts mit Physik zu tun, sondern nur damit, wie ich Informationen durch ein Experiment gewinne. Also, dass ich was messe. Also, und es gibt natürlich in der Psychologie auch Messungen. Also, ich kann zum Beispiel die Intelligenz von jemand messen oder ich kann zum Beispiel die Stimmungslage von jemand messen. Und da entdeckt man nun was ganz Merkwürdiges. Und das hat man eben in der Physik zuerst entdeckt. Man hat festgestellt, dass es Größen gibt, die man messen kann. Und wenn man zum Beispiel die Größe A misst, ich sage jetzt mal die Länge eines Tisches, und man misst B, das Gewicht eines Tisches, dann stellt man fest, dass es egal ist, ob ich erst das Gewicht messe und dann die Länge oder umgekehrt. Also es gibt solche Messgrößen, die wo die Reihenfolge der Messung keinen Effekt macht, also die unterscheiden sich nicht. Aber was man in der Physik entdeckt hat, dass es Größen gibt, wie zum Beispiel den Ort und den Impuls eines Teilchens, wo es darauf ankommt, welches ich zuerst messe. So, und das nennt man Komplementarität. So, das ist einfach in der Physik so, das ist die Entdeckung der Quantenphysik. Und jetzt hat man, weiß man aber, dass es in der Psychologie ständig auftritt. Also mein Beispiel, wenn ich einen Intelligenztest mache mit jemand, dann ist es selbstverständlich, dass wenn ich danach seine Stimmung messe, dass was anderes rauskommt, wie wenn ich die Stimmung zuerst messe und dann die Intelligenz. Das ist für einen Psychologen was so selbstverständlich ist, dass er sich gar nicht darüber wundert. Aber das bedingt, dass dieses System nicht mehr durch die klassische Physik beschrieben werden können und dass in solchen Systemen Verschränkungen auftreten kann. Das ist die Aussage von diesem Paper. Und damit hat man zum ersten Mal auch eine theoretische Begründung dafür, was hinter diesen paranormalen Phänomenen steckt. Und es passt alles zusammen. Also ich möchte mal gerne wissen, was die Gegner dazu sagen. Die nehmen das einfach nicht zur Kenntnis. Wie so oft. Aber also, Sie kommen zu dieser Aussage, dass es sich hier um Quantenverschränkung oder Verschränkung handelt. Ja, um Verschränkung, nicht um Quantenverschränkung. Ja, Quantenverschränkung gibt es nur in der Physik. Mhm. Aber Verschränkung ist eine Eigenschaft, die alle möglichen Systeme zeigen können. Okay, das heißt, Sie haben aus dieser Theorie heraus eine Vorhersage getroffen, ja, die danach eingetroffen ist. Und ja, daher jetzt Ihre Aussage, dass wir es hier mit Verschränkung zu tun haben. Ja. Oder zumindest mit einem Prozess, der genauso abläuft wie Verschränkung in der Quantenphysik. Ja, ja, genau. Also die Struktur von diesen Effekten, die wir da bei den Experimenten untersucht haben, haben die gleichen Eigenschaften, wie sie die Verschränkung in der Physik hat. Und deswegen ist auch legitim zu sagen, ja, das ist wirklich Verschränkung. Und zwar, man kann natürlich jetzt darüber streiten, ob man da jetzt ein neues Wort für nehmen soll. Ich denke, man braucht kein neues Wort, weil nämlich diese verallgemeinerte Quantentheorie, die zugrunde liegt, da ist nämlich die normale Quantentheorie, die wir in der Physik kennen, ist ein Spezialfall. Und die Parapsychologie ist ein anderer Spezialfall. Und dieser Verschränkungsbegriff, der ist der allgemeinere Begriff. Warum soll man das nicht gleich nennen? Man muss natürlich dazu sagen, dass es keine Quantenverschränkung ist, sondern eine psychologische Verschränkung. Ja, weil es eben da auch nicht, also ich nehme an, weil es geht da eben nicht um die Beschreibung von subatomaren Teilchen, exakt, sondern es, ja, geht genau, da eben so. Um Menschen, die, wie es Burkhard Heim ausgedrückt hat, nicht ganz dicht sind und quasi in den Raum hinauswirken. Also wir haben dafür jetzt einen Begriff, also der Begriff, den haben wir auch nicht erfunden, sondern der wird jetzt in den Kognitionswissenschaften ständig verwendet und übrigens auch in der Robotnik. Dieser Begriff heißt Embodiment. Embodiment heißt sozusagen sowas wie Einkörperung der Psyche oder eines Roboters in die reale Welt. So, und was diese paranormalen Phänomene jetzt zeigen, ist, dass der Mensch eben auf vielfältige Art und Weise mit seiner Umgebung verbunden ist, also verschränkt ist, natürlich auch kausal. Normalerweise tritt natürlich Kausalität und Verschränkung immer gemeinsam auf in der Welt, das ist auch in der Physik so. Und dass manchmal eben diese Verschränkung zu Effekten führt, die man kausal nicht erklären kann. Und damit kann man also gut verstehen, warum es zum Beispiel bei manchen Leuten spukt. Mhm. Da ist jetzt ein sehr interessantes Kommentar im Chat aufgetaucht. Diese Frage ist bei mir jetzt auch im Hinterkopf. Jemand fragt, der Begriff Verschränkung fasst doch nur die Statistik des Phänomens zusammen, sagt aber noch nichts über die physikalische Realisierung durch einen physikalischen Mechanismus. Also ich meine... Ja, das wird immer gesagt, aber ja? Das muss ich immer ganz kurz erklären. Das ist nämlich ein sehr großes und weit verbreitetes Missverständnis. Die Leute sagen immer... für wenn ich eine statistische Korrelation habe, also eine Verschränkungskorrelation, dann müsste ich jetzt eigentlich noch die kausalen Prozesse angeben, die dazu führen, dass es hier eine Korrelation gibt. Aber schon die Studenten in der Psychologie lernen im ersten Statistikkurs, dass es falsch ist, wenn man eine Korrelation misst, anzunehmen, dass dahinter ein kausaler Prozess steckt. Das lernt jeder Student, aber wir denken halt immer falsch. Das berühmteste Beispiel dafür ist eben zum Beispiel die Korrelation zwischen der Abnahme der Storchpopulation in Europa und der Abnahme der Geburtenrate bei den Babys. Es wäre natürlich vollkommen falsch, hier einen kausalen Prozess zu vermuten und sagen, die Störche bringen die Babys. Das wäre absoluter Unsinn. Aber diese Korrelation existiert natürlich und da gibt es auch Gründe dafür, und zwar sind es eben Umweltbedingungen. Diese Umweltbedingungen sind aber nicht kausal, sondern die sind in einer gewissen Weise global, weil die eben überall dafür sorgen, dass es weniger Störche und weniger Babys gibt. Und so ist es in der Quantenphysik auch. Es gibt, man nennt es dann eine globale Observable, also irgendwie eine gemeinsame Größe. Und das ist in dem Fall in der Parapsychologie, ist es natürlich das Interesse an irgendeiner Sache oder die Aufgabe, die jemand bekommt. In der Quantenphysik ist es zum Beispiel die Erhaltung der Energie oder des Drehimpulses oder sowas. Und die bringt dann diese Korrelationen zustande. Also das ist durchaus analog, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Und jetzt zu sagen, ja, aber was ist jetzt die Ursache für die Korrelation, meint natürlich die kausale Ursache, ist Unsinn. Denn der Korrelationsbegriff ist eine viel schwächere Aussage und der Kausalbegriff oder Signalbegriff, der ist eine weitergehende Aussage. Also wenn ich sage, zwischen zwei Dingen besteht eine Korrelation, dann behaupte ich nur relativ wenig. Wenn ich dann sage, da gibt's aber ein Signal, dann behaupte ich ziemlich viel. Und wir haben eben bei diesen parapsychologischen Phänomenen rausgefunden, da gibt's kein Signal, da gibt's keine Information, die übertragen wird. Und deswegen braucht man sich da gar nicht drüber aufregen. Wir verstehen jetzt, was dahinter steckt. Okay, jetzt muss ich noch ein bisschen darauf bleiben. Ich meine, weil das ist jetzt auch von diesem Hörer oder dieser Hörerin so dieses der Grund für diese Frage gewesen. Natürlich, ja. diese Vorstellung, dass da ein Feld ist, ist halt schwierig rauszubekommen. Und natürlich kann man jetzt natürlich sagen, nur weil dieses Feld noch nicht gemessen wurde, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Ne? Vielleicht ein Moment, das ist kein Feld. Ja. Ein Moment, das ist ein weiterer Missverständnis. Ich weiß schon, dass es kein Feld ist, aber ja. Also oder ich weiß es nicht. Aber ich meine, ich weiß schon, dass Sie da jetzt nicht von Feldern sprechen. Aber ich spreche auch nicht von Feldern. Ja, ist mir klar. Ist jetzt die Tatsache, dass diese Phänomene gleich oder offenbar eine Verschränkung sind, ja. Kann man daraus jetzt ableiten, dass eine klassische Wechselwirkung, wie wir sie in der Physik kennen, über magnetische oder elektrische Felder ausgeschlossen werden kann? Also natürlich in realen Fällen, wenn ein Mensch da in seiner Wohnung ist und alles Mögliche erlebt, da werden die natürlich nicht ausgeschlossen. Und in der realen Welt sind Verschränkungen und kausale Wirkungen treten immer gemeinsam auf. Das ist wie Schwamm und Wasser. Ja, der Schwamm, der trocken ist, das wären die kausalen Wirkungen, okay. Und das Wasser, das wären die Verschränkungszusammenhänge. Und nur wenn die zusammen auftreten, dann geht's richtig gut. Und es sind in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Arbeiten von Biologen publiziert worden, die genau das zeigen. Also da gibt's zum Beispiel, ich verweise immer auf eine nette Simulation, die hat der Professor Summhammer aus Wien ausgerechnet. Der hat gesagt, lasst uns doch mal ausrechnen, wie die Natur aussieht, wenn Verschränkung und Kausalität zusammenkommen. Und da hat er gesagt, ja, nehmen wir also mal so zwei Schmetterlinge, die finden sich ja dadurch, dass sie Pheromone aussenden und dann schnuppert eben der eine, um den anderen zu finden, in der Luft rum und fliegt dann halt kreuz und quer, um zu gucken, wo die Wolke dichter wird. Und dann braucht er eben bestimmte Flugzeit, bis er eben zu dem anderen Schmetterling hinkommt. So, wenn man jetzt noch zusätzlich annimmt, dass die auch noch verschränkt sind aus irgendeinem Grund, dann kann man zeigen, dass sie sich eben sozusagen schon nach der halben Zeit gefunden haben. Und durch solche Simulationsrechnungen kann man zeigen, dass eben in der Natur Verschränkung und Kausalität immer gemeinsam auftritt. Und nur in der Parapsychologie aus experimentellen und theoretischen Gründen haben wir jetzt sozusagen alle kausalen Zusammenhänge abgeschnitten, um zu zeigen, dass es wirklich Verschränkung gibt. Das ist für zum Nachweis wichtig. Aber für die reale Welt ist es vollkommen unwichtig. Also das heißt, in dem realen Leben, da kommt es immer gemischt vor. Und nur weil man das bisher nicht wusste, war es notwendig, solche Experimente zu machen. Ich würde sagen, in Zukunft müssen wir andere Experimente machen und nicht die kausalen Zusammenhänge raussortieren und nur die Verschränkungszusammenhänge anschauen, weil die eben sich abschwächen. Und deswegen ist es kein Widerspruch. Also verstehen Sie, aber ich kann natürlich keinen Kritiker überzeugen, dass da Verschränkung ist, wenn ich noch kausale Zusammenhänge nicht drin habe, die ich nicht rausgeschmissen habe. Okay. Das heißt, es ist kein Widerspruch eigentlich, sondern diese beiden Dinge... Nee, überhaupt nicht. Es ist sehr kompliziert, das habe ich befürchtet. Aber okay, umso interessanter. Jetzt, haben Sie schon einmal, gab es in Ihrer Arbeit in der Beratungsstelle auch schon einmal Fälle, wo jetzt so klassische Telekinese aufgetreten ist, beziehungsweise Objekte sich von selbst scheinbar bewegt haben? Ja, natürlich. Also das ist ja bei den Spukfällen eigentlich immer so. Also diese Spukfälle, das geht natürlich nicht so zu wie in Paranormal Activity oder in diesen Gruselfilmen. Und zwar, die sind deswegen unrealistisch, nicht weil da also auch mal plötzlich alle Türen offen stehen oder weil Gegenstände durch die Luft fliegen. Das passiert tatsächlich, aber bei diesen Gruselfilmen wird ja immer behauptet, da steckt das Böse dahinter und da kommen Menschen zu Tode und andere schreckliche Dinge passieren. Der Spuk hat nämlich, das hab ich wirklich rausgefunden, die gegenteilige Funktion. Der Spuk ist sowas wie eine Schutzfunktion, um Menschen nicht krank werden zu lassen. Und das möchte ich kurz erklären und das kann man wiederum mit diesem Verschränkungsmodell sehr schön verstehen. Was ist ein Spuk? Also wie es beim Spuk zugeht, ist schnell zu erklären. Da fliegen Gegenstände in der Luft rum, da gehen Sachen kaputt. Ich bin tatsächlich schon in Wohnungen gestanden, da sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen und die Leute sagen, wir haben das nicht gemacht. Und da war natürlich meistens schon die Polizei da und da war die Feuerwehr und technische Dienste und die sagen alle, wir stehen vor dem Rätsel. Und dann kommen wir. Und das wir zuerst fragen ist, ja, wie sieht's denn mit den Menschen aus? Gibt's da vielleicht jemanden, der ein Problem hat, was er aber nicht sieht? Und dann stellt sich das eben schnell heraus. Das findet man meistens dann, die betreffende Fokusperson, so nennen wir das, oder Spukagent. Und das sind Menschen, die haben genau 5 Eigenschaften. Nämlich erstens, sie haben ein Problem, was sie selber aber nicht im Visier haben. Das muss nichts besonders Dramatisches sein, aber es muss ein drückendes Problem sein. Ich werde nachher mal ein paar Beispiele geben. Zweitens, Die Persönlichkeitscharakteristik von solchen Menschen kann man dadurch beschreiben, dass man sagt, das sind Menschen, die einfach nicht krank werden. Die haben so eine robuste Gesundheit, dass sie nicht psychosomatisch reagieren. Also wenn jemand ein Problem hat, zum Beispiel mit dem Chef, und er merkt es gar nicht mehr, und der Arzt fragt, den haben sie irgendwie ein Problem, und sagt, nö, habe ich keiner, aber in Wirklichkeit hat er jeden Tag Ärger mit dem Chef, dann wird er krank. Ja, das nennt man eine psychosomatische Erkrankung. Ein Spukauslöser, der hat auch ein Problem, was er nicht lösen kann, weil er es nicht sieht, aber der wird nicht krank, in dessen Umgebung spinnt etwas die Physik. Also der gibt's nach außen. Und das ist die dritte richtig wichtige Eigenschaft von Spukauslösern. Also erstens Problem, zweitens robuste Gesundheit, drittens Externalisierung. Das ist ein Begriff aus der Psychologie. Das sind Menschen, die Dinge sozusagen nicht in sich selbst reinstopfen, sondern nach außen geben und sagen, hat nichts mit mir zu tun, das sind die anderen oder das ist irgendwas anderes. Und das findet man immer. Man kann sie gerade danach ablesen. Derjenige, der beim Spuk sagt, hat nichts mit mir zu tun. Das sind irgendwelche Geister, Dämonen oder Naturkräfte. Der ist dann meistens derjenige, der es auslöst. So, und dann gibt es noch eine Eigenschaft, die nennt man in der Psychologie Dissoziation, das heißt, das sind Menschen, die haben, das sind eigentlich ganz interessante Menschen, die haben sowas wie einen inneren Dialogpartner. Die hören manchmal irgendwie sozusagen, dass ihnen was zugeflüstert wird. So eigentlich auch künstlerische Menschen, so wie Rilke, der gesagt hat, manche Gedichte seien ihm zugeflogen, zugeflüstert worden. Also das nennt man in der Psychologie Dissoziativität und das kann man auch durch Fragebogen erheben. Das ist also keine Krankheit, sondern eine Begabung. Ja, und dann braucht es natürlich als letztes Bestimmungsstück, es braucht ein Publikum. Sonst macht es gar keinen Sinn. Also ein Spuk ist immer etwas, was demonstriert, hier hat jemand ein Problem, weiß es selber nicht, behält es nicht bei sich, sondern gibt es sozusagen unbewusst nach außen und dann geht da wirklich die Post ab. So, und wenn man das rausgefunden hat, dann braucht man das Problem nur abzustellen und dann hört der Spuk sofort auf und die Leute bleiben gesund. Also kurzum, ein Spuk ist sozusagen die beste Art und Weise, eine Krankheit zu vermeiden. Und seitdem ich das weiß, also das haben wir jetzt in Hunderten von Fällen überprüfen können, wenn uns die Leute anrufen, sagen, bei mir spukt's, und die rufen uns natürlich erst an, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen sind, dann sage ich, ja, sind Sie doch froh. Dann sind die Leute erstmal total überrascht, weil die Angst haben und denken, okay, da hat was mit Geistern zu tun oder weiß Gott was alles. Und dann sage ich, sind Sie doch froh, Sie werden nicht krank. Und dann frage ich die Leute, was hätten sie denn lieber, dass sie jetzt irgendwie Asthma kriegen oder Rückenschmerzen oder Magengeschwür, was dann nachher nicht mehr weggeht, oder dass da halt ein paar Tassen kaputt gehen. Naja, und dann sagen die meisten, ja, eigentlich ist der Spuk ja doch interessant und das, was da kaputt geht, ist auch nicht so wichtig. Ich möchte nur wissen, dass mir nichts passiert, dass da nicht was Schlimmes passiert. Und dann kann ich sagen, das kann ich Ihnen garantieren. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo jemand bei einem Spukfall ernsthaft verletzt wurde. Und ich sage zu den Leuten immer, wenn sie nicht aus Panik zum Fenster rausspringen, wird ihnen nichts passieren. Denn der Spuk ist eine Schutzfunktion. Warum sollte der jemand beschädigen? Und das ist eben ganz unrealistisch in diesem Gruselfilm. Und deswegen finde ich die nicht gut, weil die den Leuten unnötig Angst machen. Faszinierend. Kennen Sie auch Fälle, wo Menschen willentlich Dinge bewegen, so klassisch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, beim Psychokinese-Experiment ist ja so angelegt. Und es gibt natürlich schon solche Fälle, die einzeln beobachtet werden. Aber da gilt eben aufgrund von diesem Modell, gibt es eine Aussage, die kann man wirklich sozusagen formulieren. Man kann sagen, je größer, also es gibt, jetzt muss ich ein bisschen technisch ausdrücken, also die Effektstärke, was da passiert, also wie zum Beispiel, dass sich was bewegt oder irgendwie, multipliziert mit der Dokumentationsgüte, mit der Güte, mit der ich das nachweisen kann, ist durch die Verschränkung des Systems begrenzt. So, das ist die Aussage. Also das heißt, auf gut Deutsch, es wird niemand in der Lage sein, wiederholt und auf Dauer ein großartiges psychokinetisches Phänomen vorzuführen, sondern das wird nach relativ kurzer Zeit irgendwie schwächer werden oder die Bedingungen der Beobachtung sind von vornherein schlecht. Und diese Aussage, also diese Beziehung, die wurde tatsächlich von einem englischen Psychologen bei Experimenten überprüft und da kam das auch so raus. Ich habe mit dem über mehrere Zeit, der ist leider in der Zwischenzeit gestorben, das war Ken Batchelder, ich habe mit dem auch korrespondiert und ich habe dem dann auch gesagt, was er machen muss und er hat es also sozusagen qualitativ bestätigt bei seinen Experimenten. Also es gibt durchaus makroskopische Psychokinese, aber sie ist eben nicht stabil und man kann sie nicht vorführen. Man kann es auch anders formulieren und das ist wirklich eine hilfreiche Sache. Wenn im Fernsehen oder anderswo jemand zuverlässig und auf Dauer einen psychokinetischen Effekt vorführt, und zwar so, dass ich sage, mach jetzt oder mach jetzt nicht, und er kann das jederzeit, dann ist es kein Psychokinese, sondern dann ist entweder ein Trick, also ein Zauberkunststück oder Betrug. Und ich habe ehrlich gesagt schon in Radiosendungen solche Leute entlarvt, weil ich einfach diese Regel angewendet habe. Okay. Ein Uri Geller zum Beispiel? Ja, der Uri Geller ist ein schönes Beispiel. Ich kenne ihn jetzt seit vielen Jahren persönlich. Und ich würde sagen, der Uri Geller ist ein begnadetes Schlitzohr. Ich meine, der hat eine Ausbildung als Zauberkünstler und er sagt jetzt auch überhaupt nicht mehr, dass er das nicht hat, sondern er sagt, er will die Leute unterhalten. Es gibt natürlich eine Riesendiskussion, aber ich schließe es nicht aus und ich habe auch schon mit Zauberkünstler gesprochen, die sagen, ja manchmal passieren dann auch so Sachen, die eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche Sachen, die der Uri Geller gemacht hat, tatsächlich auch echt sind. Also so in dem Sinne. Aber sie sind eben nicht stabil. Und deswegen braucht er die Zauberkunststücke, um sozusagen zuverlässig seine Shows zu präparieren. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel. Also wenn ich jetzt freundlich wie ich bin, dem Uri Geller unterstellt, dass er vielleicht auch ein paar Sachen echt produziert hat, dann werden natürlich die Skeptiker heulen und sagen, ja, wie kann man nur so blöd sein? Aber ich bin nicht so blöd. Ich weiß, dass er natürlich Tricks macht. Ja, ganz klar. Ich kann diese Tricks auch machen. Und ich habe mir viele Sachen von seinen Präsentationen angeschaut. Das sieht man ganz eindeutig, dass er Tricks gemacht hat. Aber dann gibt's eben auch Berichte von Leuten, wie zum Beispiel von dem Physiker John B. Hastedt, der also so wie er es gemacht hat, eigentlich kann man da einen Trick ausschließen. Und das muss man halt mal zur Kenntnis nehmen. Und der hat mit Uri Geller zusammen. Ja, der hat mit Uri Geller und mit Kindern, also mit vielen Kindern so Metallbiegungen gemacht, die man eigentlich nicht durch Tricks erklären kann. Und da muss man eben mal sagen, und das ist natürlich fällt den selbsternannten Skeptikern immer ungeheuer schwer, zu sagen, ja, es gibt eben beides. Oder es ist ja vielleicht so in der Natur, dass man nicht einfach immer sagen kann, wer einmal einen Trick macht, der ist immer ein Betrüger. Das gilt ja im normalen Leben auch nicht, sondern das ist halt vielfältig und es gibt verschiedene Ursachen für die gleichen Phänomene. Allerdings muss ich natürlich dazu sagen, ich arbeite nicht gern mit solchen Leuten zusammen, weil das eben wissenschaftlich nichts wert ist. Also, um es nochmal deutlich zu sagen, so spektakulär die Auftritte von Uri Geller sind, wissenschaftlich taugen sie nichts. Warum? Weil er eben auch Tricks macht. Ja, Sie sagen auch, interessant, weil also Uri Geller soll ja auch begabt sein für Präkognition. Man sagt ja, dann immer, also wenn er das wirklich kann, warum ist er dann nicht steinreich? Der Punkt ist aber, steinreich. Das ist so sein eigenes Argument, was er immer wieder anführt. Es gab ja vor kurzem vom BBC so eine Art, Retrospektion auf den Uri Geller, wo er nochmal auch zu Wort kam. Aber da hat man halt schon gemerkt, der ist ja so raffiniert und so ein Schlitzohr. Der hat natürlich nie irgendetwas gesagt, sondern hat immer nur zitiert, was andere über ihn gesagt haben. Also, das weiß man einfach nicht. Ich meine, der Uri Geller ist nicht ausreichend wissenschaftlich getestet, um wirklich eine zuverlässige Aussage über ihn zu machen. Er ist ein Showman, er ist ein Unterhalter, er ist halt eine interessante Person, deswegen ist er auch weltbekannt, aber er ist nicht wissenschaftlich, das ist nicht wissenschaftlich erwiesen, dass seine Vorführungen und seine Effekte wirklich nur, also sozusagen echte paranormale Phänomene sind. Es gibt viele andere Gründe, warum er viel Geld gemacht hat. Okay, aber es gab auch Wissenschaftler, die ihn untersucht haben und die das bestätigen konnten. Ja, natürlich, die kenne ich ja. Ne? Ja. Also das waren vor allem Russell Targ und Hal Puthoff vom Stanford Research Institute. Und die haben auch systematische Experimente mit ihm gemacht, also so Remote-Turing-Experimente, Zeichenexperimente. Ich war auch bei solchen Experimenten mit Uri Geller dabei. Jetzt muss man dazu sagen, also einem professionellen Zauberkünstler die Bedingungen so festzuzurren, dass sie wirklich wasserdicht sind, ist ungeheuer schwer. Und die beiden Autoren haben das auch zugegeben. Sie haben einige Experimente mit Uri Geller gemacht, wo sie sich ziemlich sicher sind, dass er keinen Trick machen konnte. Aber in anderen, da sind sie sich nicht so sicher. Und wenn man eben Uri Geller und diese ganze Hintergrund kennt, wird man sagen, ist alles schön und gut. Aber es ist eben nicht ausreichend für ein stabiles wissenschaftliches Experiment. Und deswegen hat ja zum Beispiel John B. Hastert gesagt, dass er nicht mit solchen Leuten zusammenarbeitet, sondern hat dann ganz normale Kinder von seinen Kollegen genommen, weil er gesagt hat, diese Showmedien, die sind einfach zu, ja, die Dokumentationsgüte ist schlecht, zu schlecht. Mhm. Aber da kann alles passieren. Ich würde nicht sagen, dass die immer schwindeln oder sowas. Nur kann ich es nicht sagen. Na, ich möchte jetzt eh nicht zu lang. Also jemand schreibt auch, dass angeblich 14 Institute seine Fähigkeiten bestätigt hätten. Keine Ahnung. Sagt er selber. Ja, ich weiß. Ja. Das hat er, sagt auch, er selber. Ist auch egal. Ja. Interessantere Aussage, dass er eben nicht nur schwindelt. Ja, das, naja, aber schauen Sie. Nicht nur schwindelt. Das ist ja gerade der springende Punkt. Also ich meine, da wiehern natürlich die Zauberkünstler und die Skeptiker und sagen, also wenn ein Wissenschaftler so naiv ist, dass er jemand, der eine totale Ausbildung als Zauberkünstler hat, der nachgewiesenermaßen Tricks angewendet hat, wenn die dann sagen, aber das war jetzt echt, dann sind die einfach naiv. Und deswegen sage ich ganz einfach, so faszinierend es ist, mit solchen Leuten zu tun zu haben, und ich kenne ja den Uri Geller, das ist ein charmanter Kerl, ich mag den, also so ist es nicht. Aber ich würde nicht mit solchen Leuten Experimente machen, weil man nicht weiß, wo man dran ist. Das glaubt einem hinterher niemand. Ja, alles klar, verstehe ich schon. Ja. Vielleicht können Sie noch einmal kurz, waren Sie selbst schon einmal Zeuge, wo jemand, der eben da irgendwie so ein Problem externalisiert hat, unbewussterweise, psychokinetische Effekte hervorgerufen haben, und haben Sie dann schon mal irgend so ein Ding durch die Luft fliegen gesehen? Ja, das habe ich selbst erlebt, und das Problem besteht darin, aber dass ich natürlich jetzt von niemand verlange, dass er mir das glaubt. Ja, ja. Denn es ist auch hier so, ich kann Ihnen nur schildern, wie es war, und ich bin sicher, dass da niemand betrogen hat, auch niemand das geworfen hat. Die Situation war so, dass das auch gar nicht sein konnte, aber es ist natürlich kein wissenschaftlicher Beweis, sondern es ist eine Zeugenaussage von mir. Und da kann natürlich jeder sagen, naja, das kann einem immer mal passieren, dass man nicht alles überblickt, und da geht's ja auch immer wild zu beim Spuk. Also deswegen ist es auch eine relativ schwache Aussage, aber ich kann Ihnen schildern, wie das war. Es war bei einem ziemlich massiven Spukfall. Ich bin zu dieser Familie hingegangen und da flogen immer Steine in der Wohnung rum, alles war zerstört. Die Polizei hat auch geschildert, dass sie alle Leute rausgetan hat, und dann flogen immer noch Steine. Also es gab auch andere gute Zeugen, die das beobachtet hatten, und deswegen bin ich auch dort gewesen, und ich bin eine ganze Woche bei dieser Familie gewesen. Und es war am ersten Tag, als ich da hinkam, die Leute hatten große Angst. Der Familienvater war in der Küche und ich stand neben ihm, und es war sonst kein anderer dabei, und der hat eine Suppe angerührt, also da so gekocht, ja. Und ich habe mich mit ihm unterhalten, und plötzlich flog über meine Schulter ein Stein platsch in die Suppe rein. Ja, war also ganz deutlich, und ich habe diese Steine Stein alle war? Noch. Ah, okay, die habe ich alle aufgesammelt. Wo kamen die her? Ja, was heißt, wo die herkamen? Es gab natürlich Steine dort in der Gegend, jede Menge im Hof war Kies und so. Also von irgendwo kamen die schon her. Also es waren ganz normale Steine, okay. Also. Nee, der flog mir halt über die Schulter in den Suppentopf rein, und das habe ich deutlich gesehen. Und der arme Mann hat dann, weil er so Angst hatte, ich habe gesagt, jetzt holen wir halt den Stein raus. ja, ist ja nicht weiter schlimm. Und der hat die ganze Suppe weggeleert, weil er geglaubt hat, der Teufel steckt da drin. Das fand ich total übertrieben, aber der hatte halt Angst. Ich hätte da überhaupt keine Angst gehabt. Ich habe gesagt, naja, das ist schön, ich habe beobachtet, wie der Stein da reingefallen ist. Es war sonst niemand in der Küche, das Fenster war zu, also eigentlich darf es sowas nicht geben. Aber jetzt kann man natürlich, wird jemand sagen, naja, vielleicht hat jemand ganz schnell die Tür aufgemacht und der Lukador hat es nicht gemerkt und ist Stein da reingeworfen. Tja, das kann jeder behaupten. Nur, ich war dabei und es war nicht so. Aber warum soll mir das jemand glauben? Ich meine, es spielt doch gar keine Rolle. Ja, wir haben hunderte von Spukfällen, wo ganz zuverlässige Zeugen behaupten, dass sie sowas gesehen haben. Warum soll ich denen alle sagen, das sind alles Schwindler und Betrüger? Warum sollte ich das sagen? Denn ich kann ja den Spuk erklären. Ich weiß ja, warum es spukt. Warum sollte ich das nicht irgendwann mal akzeptieren und den Leuten sozusagen glauben, dass sie das wirklich so gesehen haben? Ich meine, das Problem ist, dass die Leute ja selbst das Problem haben, dass sie ihren eigenen Augen nicht trauen wollen. Ja. Ja, so ist es halt. Fertig. Und ich glaube, in das ist ungefähr so, wie die ersten Seefahrer, die nach Indien wollten und dann nach Amerika gekommen sind, als die wieder zurückkamen, da haben vielleicht auch einige gesagt, naja, das waren Halluzinationen oder sonst was oder so. Aber irgendwann mal wird man sagen, naja, das gibt's halt, fertig. Jetzt, diese Steine. Ja. Da, okay, Sie sagen, da ist einmal, das ist offenbar mit dieser Person, besteht da eine Verschränkung. Aber, naja, das ist das, was ich vorhin sagte. Also ja. Ich sag ja, es spukt immer meistens in Wohnungen. Und die Wohnung ist so im erweiterten Sinne der Körper. Also my home is my castle, sagt der Engländer. Das heißt, für die meisten Menschen ist die Wohnung sozusagen sowas wie der Leib in einem etwas erweiterten Sinne. Und deswegen kann man auch sagen, deswegen drücken sich in dieser Umgebung sozusagen die Spukphänomene aus. Was wir nicht wissen, ist, wie das im Einzelnen passiert. Wir haben da nur so ein Arbeitsmodell. Wir sagen, das sind so Superfluktuationen in dem System, aber das ist halt nur so eine Redeweise. Wir wissen natürlich, dass verschränkte Systeme manchmal solche Superfluktuationen produzieren. In der Physik kann man das auch zeigen. Aber das ist eher eine Arbeitshypothese, als dass wir das sagen können, das ist der Mechanismus. Trotzdem, haben Sie da irgendeine Idee, was denn diese Steine, welche Wechselwirkung diese Steine dazu gebracht hat? Das kann man natürlich sagen. Also ja. Das ist wiederum interessant. Also wenn man diese Spukgegenstände sich psychologisch anschaut, dann haben die immer eine Bedeutung mit dem, was da an Problemen vorliegt. Also zum Beispiel, wenn es irgendwo spukt und Gegenstände durch die Luft fliegen, dann sage ich zu den Leuten, schauen Sie sich das an, was fliegt da durch die Luft? Zum Beispiel, ein Fall fällt mir jetzt gerade ein, da brannten immer Kalender an den Wänden, die fingen an zu brennen, ins Feuer ausgebrochen. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat psychologische Bedeutung, da kann jemand Zeitdruck nicht ertragen. Und es stellte sich dann auch heraus, dass es so war. Also das heißt, beim Spuk ist es so, dass die Dinge, die passieren, eine psychologische Bedeutung haben. Man hat so den Eindruck, dass die also sozusagen Objekte sind, also für die betreffenden Objekte, die was ausdrücken wollen. Und daran kann man auch erkennen, was der Spuk macht. Das gehört sozusagen zu unserem Kunstgriff herauszufinden, was eigentlich das psychologische Problem dahinter steckt, denn das zeigt sich in den Gegenständen. Da muss man ein bisschen Fantasie und Kreativität haben, um so zwischen den Zeilen zu lesen. Ich sage immer, das ist wie ein Traum, nur ist er passiert da real, aber aus dem Traum kann ein Psychologe, wenn er geschickt ist, eben ein Problem erkennen. Das ist jetzt die Ursache, die jetzt zu diesem Ereignis führt. Also, aber was ist jetzt die jetzt in dem Fall dieser Steine, was war da, glauben Sie, die physikalische Wechselwirkung? Ja, warum? Bei den Steinen war das eindeutig. Die Steine waren symbolisch für ein Kind, was dort sehr, sehr schlecht behandelt wurde, sozusagen als... Ja, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, was hat diese Steine dazu gebracht, durch die Gegend zu fliegen? Nämlich physikalisch. Ihre symbolische Bedeutung. Nein. Ja, ich weiß schon, was Sie meinen. Ja. Wir können über diesen physikalischen Prozess gar nicht sagen. Okay. Es ist einfach so, ich sage Ihnen mal, was man dazu sagen kann. Klar, jeder Stein, das sind 10 hoch 23 Atome drin oder Moleküle, je nachdem. Und die haben die Eigenschaft, weil wir bei Raumtemperatur schwingen die halt hin und her. Das ist diese braunsche Bewegung, die ist vollkommen unregelmäßig. Und deswegen bleibt der Stein schön liegen. Aber wenn jetzt alle Moleküle mal zufälligerweise in die gleiche Richtung schwingen würden, da kann man ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dann würde eben der Stein einfach wegfliegen. Also man ohne, kann dass der Energieerhaltungssatz verletzt wäre. Aber die Frage ist, warum sollten die das machen? Und meine Aussage ist, in verschränkten Systemen spielt alles irgendwie so zusammen. Das ist so wie so ein gemeinsamer Tanz. Aber warum das dann gerade so aussieht und wie das im Einzelnen der Mechanismus aussieht, das kann man eben nicht sagen. Das, absolut das ist faszinierend. Schwierig. Man könnte jetzt aber auch daraus schließen, jeder Stein könnte eigentlich zufällig in jeder Sekunde einfach irgendwo hinspringen. Ja, es ist nur extrem unwahrscheinlich. Ja, und Sie können ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Die ist größenordnungsmäßig 1 durch 2 hoch 10 hoch 23. Also das ist eine Zahl, die ist so irrsinnig groß, dass man wirklich sagen kann, das passiert nicht. Das heißt, es passiert nur, wenn diese Verschränkung auch da ist. Richtig. Und da gibt es Beispiele in der Physik. Hochspannend. Es gibt in der Physik wirklich Beispiele, wo man zeigen kann, dass verschränkte Systeme andere Wahrscheinlichkeiten haben. Das kann man wirklich zeigen. Da gibt es Beispiele dafür. Jetzt ist es natürlich eine grobe Analogie, dass ich sage, naja, so eine Art Arbeitshypothese. Also nehme ich bei einem Spuk an, dass da jemand mit seiner Umgebung verschränkt ist und dann spinnen halt diese Wahrscheinlichkeiten. Aber wie das im Einzelnen passiert, das kann man einfach nicht sagen, es ist zu kompliziert. Das heißt, es ist eigentlich immer irgendwas anderes. Dieser Stein möchte jetzt aus irgendeinem Grund soll dieser Stein jetzt quasi da durch die Gegend fliegen und irgendein physikalischer Effekt, der Erstbeste eigentlich, der sich ihm anbietet, der wird halt hergenommen. Ja, so kann man es ungefähr sagen. Und dann passiert das halt. Das ist wirklich eine faszinierende Sichtweise. Also Sie können zum Beispiel so sagen, weil ja das, also die Fokusperson oder das Gehirn der Fokusperson sozusagen mit dem Rest der Wohnung, also mit alles, was für die wichtig ist, verschränkt ist, kann das irgendwie sein, dass diese Gehirnmoleküle und die Moleküle der Umgebung irgendwie so in so eine Art Resonanz geraten und dann passiert halt sowas und es wird genau da angegriffen, wo es gerade möglich ist. Das ist sozusagen unsere Arbeitshypothese, aber die nützt einem eigentlich nicht viel. Die nimmt einem nur sozusagen ein bisschen diesen Druck, der entsteht, dass man sagt, ja, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aha. Also das ist so, so eine Art Plausibilitätsbetrachtung, aber nicht mehr. Sie haben da vorher genannt, dass also die Leute da in ihren eigenen Augen nicht trauen. Und da ist mir dann irgendwie so eine Miniserie eingefallen, die ich da im Rahmen dieser Sendung eigentlich noch immer mache, aber in letzter Zeit schon lange keine weitere Folge gegeben. Die heißt Trau deinen Augen nicht. Und ich interviewe da Menschen, denen einfach seltsame Dinge passieren. Ja. Sehr oft, es ist ein bisschen so auf das sogenannte UFO-Phänomen hingeschnitten. Ja, klar. Ich nehme an, es gibt sehr viele Menschen, die bei einem anrufen und aus diesem Umfeld berichten. Also, Natürlich, klar. Wie ist das UFO-Phänomen für Sie auch ein paranormales Phänomen? Jetzt schauen Sie, das ist jetzt eine gute Frage. Einfach deswegen, weil natürlich alles zu uns kommt. Alles, was ungewöhnlich ist, wir sagen einfach, wir sind eine Fachberatungsstelle für ungewöhnliche Erfahrungen. Genau. Und man darf hier natürlich jetzt wirklich nicht den Fehler machen, dass man alles sozusagen nach diesen Begriffen wie Psychokinese, Telepathie, also Präkognition und Hellsehen streckt. Ich denke, und da gibt's gute Gründe dafür, es gibt 1000 verschiedene Anomalien in der Welt, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben und die man natürlich auch deswegen auseinanderhalten muss. Ich will Ihnen ein Beispiel dafür geben. Es gibt ja viele Menschen, die draußen in der Natur merkwürdige Lichterscheinungen beobachten. Und je nachdem, wie die sozusagen, ich spreche dann immer von Einkleidung, also je nachdem, was die so glauben, sind es entweder religiöse Erscheinungen wie die Jungfrau Maria oder andere sagen, das ist jetzt ein UFO und wieder andere sagen, das ist ein Geist. Das hängt davon ab, was die sozusagen für Bilder im Kopf haben. Und zwar ist es so, wenn der Mensch etwas beobachtet, was er nicht einordnen kann, dann nimmt er halt das Nächstbeste. Deswegen haben wir früher gesagt, der Blitz wird vom Donnergott niedergeschmettert. Das ist ein schönes Bild, das nennt man Anthropomorphisierung. Oder ich nenne das Einkleidung. So. Jetzt hat zum Beispiel der kanadische Elektrophysiologe Michael Persinger gezeigt, das hat er wirklich nachgewiesen, der hat einfach eine Karte genommen und hat diese Stellen, wo solche Lichterscheinungen in der Natur draußen beobachtet wurden, einfach mal kartografiert. Und dann hat er festgestellt, dass diese Erscheinungen sehr stark da auftreten oder gehäuft da auftreten, wo ganz bestimmte Erdspannungen vorhanden sind, die starke elektrische Aktivität auslösen durch diesen piezoelektrischen Effekt. So, und jetzt gibt's sozusagen eine Möglichkeit, das zu verstehen. Entweder sagt man, dass es tatsächlich echt draußen Leuchterscheinungen gibt, so wie das Elmsfeuer durch hohe elektrische Spannung bei Gewittern. Das Elmsfeuer, das kann man wirklich auch beobachten und fotografieren. Es könnte aber auch sein, dass diese elektrische Aktivität der Erde sich direkt auf die Gehirnaktivität auswirkt und dann die Leute eben entsprechende Lichthalluzinationen haben. Das ist jetzt im Moment noch nicht geklärt. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein interessanter Fall, wo man sagen kann, das hat jetzt nichts mit Spuk und hat auch nichts mit Psychokinese oder mit einem Problem zu tun, sondern das ist ein reines geophysikalisches Phänomen, was halt manche Leute beobachten. Eine andere Frage sind zum Beispiel die ganzen Fragen nach Kugelblitzen. Das ist auch immer noch nicht geklärt. Die Meteorologie hat lange Zeit behauptet, die gibt's nicht. Jetzt hat vor einigen Jahren in Berlin mal einer so was Ähnliches im Labor erzeugt, bei einer Entladung in einem Topf, wo Wasser drin war. Aber das hat nicht so lange gelebt wie die berichteten Kugelblitzphänomene. Also es ist jetzt immer noch nicht geklärt, ob es jetzt die Kugelblitze wirklich gibt oder nicht. Aber es könnte es ja durchaus geben als ein erstaunliches meteorologisches Phänomen, was wir noch nicht verstanden haben. Dann hat es natürlich nichts mit Spuk zu tun. Ja, also deswegen wäre es ein ganz großer Fehler, wenn man jetzt hier, und das machen natürlich viele Leute, alles in einen Topf wirft, rumrührt und sagt, das ist jetzt der Geist über der Materie oder sonst was. Das ist natürlich Unfug. Das heißt, ein Teil dieser sogenannten Sichtungen unidentifizierter Objekte oder dieser Sichtungen kann man also durch solche Phänomene erklären, aber natürlich jetzt auch nicht alles und das ja, nehme ich entsprechend also, ja. Also deswegen, das ist wirklich etwas, da muss man als Wissenschaftler drauf trainiert werden, dass man nicht den Fehler macht, dass wenn man etwas glaubt, verstanden zu haben, also ich denke, dass wir zum Beispiel den Spuk schon ganz gut verstehen, vor allem psychodynamisch, oder meinetwegen Psychokinese oder unsere Psychokinese-Experimente, da dürfen wir jetzt nicht glauben, dass wir jetzt dann alle Rätsel der Welt gelöst haben. Das ist ein kleiner Ausschnitt, wo man jetzt ein bisschen besser Bescheid weiß. So, und jetzt gibt's natürlich Dutzende von anderen Beobachtungen, wo kein Mensch weiß, was es ist. Also ich will zum Beispiel auf dieses Hestalen-Phänomen zu sprechen kommen. Das ist ein Tal in Norwegen, Hestalen heißt es, wo seit vielen Jahren winters immer wieder so leuchtende Lichterscheinungen, so Leuchtkugeln gesehen werden. Es gibt natürlich Vermutungen, dass das Plasmakugeln sind, aber man weiß auch nicht, wie die entstehen und so. Man kann einfach nur sagen, es gibt Vermutungen, aber kein Mensch weiß, was es ist, aber die sind fotografiert worden und dass sie existieren, kann man eigentlich nicht ernsthaft leugnen. Ja. Das wäre zum Beispiel eines der Beispiele für also Dinge, die... Ja, genau. Die aber das hat dann nichts mit dem Spuk zu tun. Warum sollte das was mit dem Spuk zu tun haben? Das wird ja auch beobachtet, wenn da also Leute, die da zufällig vorbeifahren und das dann sehen, die wissen natürlich auch nichts, warum soll... Das sind doch keine Spukfälle. Also das ist einfach ein großer Fehler, alles sozusagen immer nur unter einem Aspekt zu sehen. Und das muss man, da muss man eben... erstens viel Erfahrung haben und man muss natürlich viel sich auskennen in dem, was es da alles auf dieser bunten Welt gibt. Ja, sie ist extrem bunt. Jetzt, wir sind jetzt schon fleißig im Überziehen, das ist also, sprechen da jetzt schon über fast... Ach so, habe ich jetzt nicht auf die Uhr geschaut. Also, weit über 1,5 Stunden und es ist vergangen wie im Flug. Trotzdem jetzt zum Abschluss der Sendung zu kommen und versuchen da jetzt irgendwie einen Bogen zu schließen, bei dem, was wir da jetzt heute besprochen haben, also die Psychologie und dieser Grenzbereich zwischen Psychologie und Physik, den ich enorm spannend finde. Und ich möchte jetzt auch noch den Begriff Bewusstsein in diesen Mix hineinwerfen, zu einem Überfluss. Aber doch, jetzt ganz einfach gefragt, ist die Physik, wenn man das Bewusstsein, so wie es eben die klassische Physik macht, die moderne Physik macht es ja immer weniger, aber trotzdem, ist die Physik komplett, wenn man das Bewusstsein nicht mit einbezieht? Und zwar eigentlich direkt, weil was Sie da beschreiben, das hat ja absolut reale physikalische Auswirkungen, wenn da plötzlich Zufälligkeiten sich so verschieben durch diese Verschränkung, dass da die absonderlichsten Dinge passieren. Mhm. Das muss also doch auch an anderer Stelle auftreten. Also ich meine, was ist mit diesem Kosmos da draußen? Ich kann Ihnen da eine klare Antwort geben. Ja? Der Erfolg der Physik besteht exakt darin, dass sich die Physik entschlossen hat, und als Student musste ich das immer noch dazu schreiben, dass sie alle Phänomene, die vom Bewusstsein abhängen oder die so aussehen, als wären sie vom Bewusstsein abhängig, aussortiert und nicht zum Bestand der wissenschaftlichen Untersuchung in der Physik macht. Und zwar war das sozusagen ein Geniestreich, weil man auf die Art und Weise alle Phänomene, die in irgendeiner Weise vom Bewusstsein abhängen könnten oder tatsächlich abhängen, rausgenommen hat und deswegen nur die stabilen Phänomene, die nichts mit dem Menschen zu tun haben, untersucht hat. Und das war der eigentliche Grund für den ungeheuren Erfolg der Physik. Also der Dualismus eigentlich, der dazu beispielsweise. Ja, also das ist so eine methodische Beschränkung. Also ich musste als Student immer noch draufschreiben, der Effekt hing nicht vom Experimentator ab und auch nicht von der Tageszeit und so weiter und so fort. Und das ist eine bewusste methodische Beschränkung. Deswegen ist eigentlich absurd, wenn einige Leute glauben, die Physik könnte die ganze Welt erklären. Die ist von vornherein nur auf Objekte und Vorgänge beschränkt, die nicht vom Menschen abhängen. Das ist die genaue Definition. Aber in der Parapsychologie untersucht man natürlich gerade Phänomene, wo die Physik und die Psychologie zusammenkommen. Das wird aber von der Physik nicht beschrieben. Mit der Psychologie ist genauso. Die Psychologie untersucht keine physikalischen Vorgänge. Und deswegen ist diese Trennung, diese Fachtrennung zunächst mal sehr sinnvoll. Aber in der Parapsychologie geht's halt wild durcheinander und deswegen ist es so schwierig. Das heißt, es hat eigentlich gar keinen Sinn jetzt bei parapsychologischen Phänomenen einen Physiker zu fragen, weil damit beschäftigt er sich einfach nicht, und zwar per Definition. Aber naja, also ich meine, man muss halt von beiden was verstehen, wenn man da überhaupt eine Chance haben will, aber man muss sich klar machen, dass die Physik selber keine Aussagen über psychologische Phänomene macht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man das nicht verstanden hat, dann weiß man nicht, wo man steht. Ich meine, außer eben triviale Ursachen wie der Topf, der spricht aufgrund des UKW-Senders, aber jetzt mal abgesehen von solchen Dingen, die ein Physiker natürlich ganz wunderbar und ganz schnell erklären kann, wenn es tatsächlich ein Phänomen ist, wo es also um Verschränkung geht, keine Quantenverschränkung, sondern einfach nur Verschränkung. Ja, genau. Und dann ist es kein Gegenstand der Physik und es wird auch systematisch aussortiert. Und zwar aus gutem Grund. Ja, weil die Physik sagt, ich will nicht den Menschen da im System haben. Mhm. Ja, man möchte das ja ingenieren im Endeffekt, und man möchte ja Dinge draus bauen, und wenn man eine Maschine... Das ist nicht die primäre Absicht der meisten Physiker, die wollen einfach die Welt verstehen. Naja, schon, aber das ist zumindest die Motivation für die Geldgeber, das physikalische Forschung. Ja, das ist richtig. Ja, ja, das stimmt natürlich. Und dadurch passt es schon gut zusammen. Ne? Ja, natürlich. Also das heißt, das kann man wohl sagen, also in der Physik, aber auch in jeder anderen Wissenschaft hat man es mit präparierten Systemen zu tun. Das ist nicht die Natur selbst. Also der Physiker beschreibt nicht die Natur per se, sondern er beschreibt einen Ausschnitt aus der Natur, den er so präpariert hat, dass er ihn gut untersuchen kann. Das macht der Psychologe genauso und der Biologe auch. Aber die Natur selbst, in der kommt alles gemischt vor. Da in der Natur gibt's keine Fachunterscheidung zwischen Physik, Biologie und Chemie und Psychologie. Die Natur, die ist eine Einheit. Und deswegen steht man natürlich dann vorm Rätsel, wenn diese Einheit einem entgegentritt. Und in der Parapsychologie wird es halt am deutlichsten. Ein sehr interessantes Kommentar da im Chat: zeigen uns nicht die Paraphänomene, dass sowohl die Phänomene der Physik, insbesondere die Quantenphysik, als auch das Bewusstsein emergente Phänomene einer übergeordneten Naturbeschreibung sein könnten. Ich glaube, was er da sagen will, ist, brauchen wir quasi einen ganz neuen Wissenschaftszweig, der dann sehr wohl von vornherein sagt, wir fassen das zusammen und versuchen das... Ja klar, das denke ich ja schon. Ja? Das mache ich ja gerade zurzeit. Ich glaube, dass man also sowohl in der Psychologie als auch in der Physik nicht viel weiterkommen wird, wenn man sich nicht mal entschließt, sozusagen diese künstlichen Grenzen, die man da aufgebaut hat, natürlich aus gutem Grund und weil es erfolgreich war, aber irgendwann muss man sagen, jetzt sollte man auch mal schauen, wie es denn zwischen diesen Grenzen aussieht. Also dieses Niemandsland, dieses, was zwischen diesen Fachgebieten liegt, ist natürlich total interessant. Man darf halt nicht den Fehler machen, dass man sagt, ich gehe von der Natur aus und die ganze Natur, von der Physik aus und die ganze Natur ist nur physikalisch. Das wäre ein total großer Fehler. Das machen zwar manche Leute, das nennt man die Kausalreduktionisten, aber das ist halt ein Glaube, das ist so eine Art Ideologie, wissenschaftliche Ideologie, die natürlich empirisch gar nicht bestätigt ist. Das heißt, Sie bedienen sich zwar des Konzepts der Verschränkung, aber die Quantenphysik selbst nehmen Sie jetzt nicht als Erklärungsmodell für diese Phänomene, die wir heute besprochen haben. Exakt, das ist genau der Punkt. Und meine wissenschaftlichen Gegner, die, obwohl ich mein allererstes Paper, was ich geschrieben habe, da habe ich explizit drin geschrieben, dass die Quantenphysik die Paraphänomene nicht erklärt. Und das wird mir ständig unterstellt. Die Leute lesen einfach nicht, was ich schreibe. Ich behaupte ja, diese Verschränkung ist ein Phänomen, was für viele Systeme gilt. Ein Beispiel kann man in der Physik finden, aber man kann es auch in der Psychologie finden und in der Parapsychologie findet man natürlich erst recht. Und das ist alles, was ich sage. Und ich versuche das natürlich experimentell nachzuweisen und es ist mir auch gelungen. Jetzt, da fällt mir jetzt noch ein, also spirituelle Schulen sprechen ja immer davon, dass alles eins sei. Das ist etwas, mit dem ich immer wieder ziemliche Probleme habe. Ja. Aber könnte man diese Verschränkung dann in diese Richtung deuten? Also ich würde mal sagen, man soll nicht immer gleich so in die Vollen greifen. Natürlich steckt hinter dieser Vorstellung, die ich jetzt da dargestellt habe, dass ich sage, die Welt ist sozusagen eingeteilt in die Fächer aus methodischen Gründen und aus praktischen Gründen. Da gehe ich natürlich schon davon aus, dass die Natur dahinter eine Einheit ist. Es gibt auch Leute, die sagen, die ist dual. Also da gibt's dann sozusagen eine geistige Sphäre und es gibt eine materielle Sphäre. Ich glaube nicht, dass man das annehmen muss. Manche Leute denken so, aber da können wir sowieso nichts direkt drüber aussagen. Deswegen überlasse ich das jedem Einzelnen, wie er die Welt sich denkt, als dual oder als Unus Mundus. Da gibt's verschiedene philosophische Schulen und ich denke, jeder darf da denken, was er will. Solange ich keine empirischen Aussagen darüber machen kann, in einem der Fächer wie in der Psychologie oder in der Physik oder in der Parapsychologie, da muss ich das sozusagen als Hintergrund annehmen und da lehne ich mich jetzt einfach nicht zum Fenster raus und ich sag halt, jeder, der da was glaubt, der darf das auch glauben. Letzte Frage, wie könnte denn so eine Wissenschaft, die diese Dinge tatsächlich vereint, kurz umrissen aussehen? Naja, also das habe ich ja eigentlich schon gesagt, indem man eben sozusagen ein interdisziplinäres Forschungsgebiet macht, wo man genau diese Phänomene, wo Physik und Psychologie zusammenkommen, das ist insbesondere zum Beispiel diese ganze sogenannte Bewusstseinsforschung. Denn da hat man ja das Problem, dass man auf der einen Seite sozusagen die Physiologie des Gehirnes, so einigermaßen gut beschreiben kann durch bildgebende Verfahren, obwohl das also weit von dem entfernt ist, was man eigentlich bräuchte. Aber da kann man dann immerhin sagen, wir können zumindest sagen, dass bestimmte Bewusstseinsphänomene in bestimmten Arealen zum Beispiel Korrelate zeigen. Und es gibt ja nun Neurowissenschaftler, die so ganz reduktionistisch vorgehen, die sagen, ja, das Bewusstsein, das gibt's gar nicht oder einen freien Willen gibt's nicht. Das wäre jetzt nun von meiner Sicht aus eine zu physikalistische, einseitige Betrachtungsweise. Und da würde es sich jetzt wirklich anbieten, zu sagen, für einen Psychologen ist sozusagen das Bewusstsein, was mit dem er täglich arbeitet, also zum Beispiel ein Psychotherapeut, wenn der annehmen müsste, das wäre eine Illusion, dann könnte er gar nicht arbeiten. Aber der Physiker, der sagt natürlich, ich will kein Bewusstsein bei meinen Messungen haben. Und da ergibt sich jetzt natürlich in der Hirnforschung oder in der Bewusstseinsforschung natürlich ganz neue Aspekte, wenn man sagt, ja okay, das sind zwei Systeme, die interagieren. Und da gibt's das sind ja genau die Untersuchungen, die ich gemacht habe. Also denke ich, dass ich da sozusagen wirklich was zu beitragen kann, unser Gehirn ein bisschen besser zu verstehen. Denn es ist auf der einen Seite ein materielles Objekt, aber auf der anderen Seite ist unser Bewusstsein nichts Materielles. Ja, es steht sozusagen in beiden Türen mit einem Fuß. Ja, genau. Also ich denke auch, also jetzt gibt es ja dieses große Projekt von der EU, wo also irgendwie mehrere Milliarden in die Bewusstseinsforschung fließen. Ja, das Gehirn soll gemappt werden, ja. Also ich wäre froh, wenn da die führenden Wissenschaftler mal ein bisschen zur Kenntnis nehmen würden, was die Parapsychologie zu dem Thema sagen kann. Also einige kenne ich, die da mitmischen, aber da gibt's halt immer noch zu viele Vorurteile. Ich denke, dass die Bewusstseinswissenschaft erst richtig Fortschritte machen kann, wenn sie diese Ergebnisse der Parapsychologie mit berücksichtigt. Das ist immer so in der Wissenschaft. Man kann nicht einfach was ausblenden, was doch relativ gut bestätigt ist. Ja, auf Dauer geht es ihm nicht gut. Ich danke Ihnen jedenfalls für dieses äußerst spannende Gespräch. Das war wirklich sehr erhellend in vielen Bereichen und gibt mir und sicher auch vielen Hörerinnen und Hörern viele Anregungen. Danke Ihnen also und ich hoffe, dass wir diese ganze Thematik irgendwann im nächsten Jahr vielleicht weiter diskutieren können. Also ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das machen könnten, dass Sie mir so ein MP3 oder sowas. Es geht ab heute Abend noch online und ich schicke Ihnen dann sofort den Link im Archiv und da ist es dann für jedermann runterzuladen. Ja. Also sehr gut. Gerne. Ja, also hat mir Spaß gemacht. Sie haben auch gute Fragen gestellt. Das beflügelt einem dann auch immer. Danke vielmals. Mir hat es großen Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir das Gespräch weiterführen können, weil da gibt es ja noch so viel jetzt. Ja, natürlich. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Ja. Danke Ihnen. Also, machen Sie es gut. Tschüss. Wiedersehen.